Alles gut. Ich nehme auf, du nimmst auf, alles gut. Sind so. Auch alle fast da, bis auf, jetzt sind die Schlemmerkescher wieder ein höher gerutscht und Traveling Jack auch. Schreib doch mal einer bitte kurz den beiden da oben im Chat, dass sie einen Raum tiefer müssen, sonst werden sie nicht viel mitkriegen. Genau. Ne? Guck mal, die Schlemmerkescher haben es natürlich, also jetzt geht's das habe ich auch nicht anders erwartet. Fast alle da. Ich sag schon mal, ich begrüße schon mal unsere Gäste, die heute live im Chat sind. Das ist der Glider 74, HDLPZ, was auch immer ich lieb haben soll. Der Interceptor natürlich, Ludi, Mandau Beach, Markus GT77, Mika, Niemand, Schlemmerkescher, Stellinger, Südmeister und Traveling Jack wird die Tür auch noch finden. Ja, der hat den Raum noch nicht ganz verstanden. Ich lese gerade, Moin ist aber wirklich nicht einfach hier. Oh, da wäre ich mal interessiert, warum es was nicht einfach ist. Weil ja, ich gucke mir das natürlich mal als Programmierersicht an, da ist das natürlich alles Fatze hier. Naja, wenn man das erste Mal hier drin ist, ist das vielleicht ein bisschen... Ja, wie man in den Raum kommt, das war mir am Anfang auch nicht so ganz klar, das stimmt. Okay, aber das ist natürlich jetzt für unsere Konservenhörer dann wieder. Genau. Fangen wir einfach an, vielleicht schaffen wir heute haben wir uns ja vorgenommen, 2 Stunden einzuhalten. Die üblichen 2 Stunden. Ich kann es ja trotzdem mal einschreiben, weil er schreibt gerade, Link geht zur Webseite und dann Fragezeichen. Hab's aber geschafft. Das könnte ich nochmal. Das könnte ich irgendwo nochmal tatsächlich. Ich kann sowas mal schlecht beschreiben. Wenn einer sich echt mal berufen fühlt, zu erklären, wie das genau funktioniert, das wäre mal cool, weil wenn ich das schreibe, versteht das wieder keiner. Ne, also das wäre, da würde ich mich sehr freuen. Guck mal, Dr. Ringling ist auch noch gekommen. Okay, jetzt sind wir schon 3, 6, 9, 12, 13. Bis auf Traveling Jack, der hat das immer noch nicht. Also vielleicht sagt ihm noch mal einer kurz Bescheid, dass wir einen Raum tiefer sind. Ja. Genau. Ja, vielleicht machen wir tatsächlich mal so eine kleine Anleitung, wie man hier reinkommt. Ja, genau. Und wie man es macht. Das haben wir auch als Kritik gar nicht so verstanden. Also um Gottes Willen, alles klar, kein Problem. Genau. Ich glaube auch, dass das woanders einfacher ist, aber für uns ist es zum Broadcast, also zum Raushauen, ist es hier am einfachsten für uns. Deswegen sind wir. Und auch recht stabil. Genau, das muss man der Pott-WG mal lassen. Läuft relativ stabil, ist relativ verständlich. Ja, ist für den Anwender tatsächlich, sehe ich ein, zwei Klicks, muss er da mal sich ein bisschen mit befassen. Ist ein bisschen nervig am Anfang, aber ja, irgendwo muss man immer einen Kompromiss eingehen. Und der Support ist ja auch gut, wenn wir mal Probleme haben, geht es immer sehr schnell. Ja, von daher sind wir eigentlich ganz gut aufgehoben. Das stimmt. Müssen wir auch mal loben. Ne? Ja, ich hatte auch mal versucht, was anderes zu benutzen. Das ist alles nicht viel einfacher. Im Gegenteil, Studio Link und sowas, das kann man alles ganz komplett vergessen. Und das Einzige, was noch echt einfach war, ist dieses, was wir früher auch benutzt haben. Wie hieß das nochmal? Ach, ich weiß es nicht mehr. Das kostet aber 99 € mittlerweile im Jahr. Und also das ist mir dann doch zu viel, muss ich mal so sagen. Aber bla bla bla, interessiert keinen. Wir wollen heute ja 2 Stunden, also ran an Speck. Genau. Postkarten haben wir bekommen. Das hört der Reidinger gerne, das stimmt. Taron hat geschrieben, mitten aus Thale. Ich gucke ja immer nach, also das muss ich ja sagen. Ich schreibe die Koordinaten jetzt nicht nur Spaß drauf, ich prüfe das auch. Und ich muss sagen, er tat mir ein bisschen leid. Also Thale hat mich nicht so überzeugt. Bei seinem Namen musste er wahrscheinlich nach Thale als Thale. Ja, okay, Taron, Thale, ja, das passt natürlich. Vielleicht kommt er daher. Wer gehört ihm der Ort? Ja. Man weiß es nicht. Wenn er Bürgermeister ist, muss er natürlich dahin. Das ist so. Ne? Ja, aber Thale kommt mir immer so vor, die haben diesen Hexenplatz und sowas. Ne? Die haben ja ganz, ganz viele Besonderheiten im Harz eigentlich, Thale. Und ich glaube, das haben die alles gekriegt, weil die halt örtlich scheiße sind. Ja, oder sie haben halt, das pflegen sie alles und den Ort vernachlässigen sie. Ne? Ja, ich weiß auch nicht. Ich war da, also uns hat das echt nicht so überzeugt. Wir haben so viele Gegenden im Harz mittlerweile erkundet und Thale war so der, ja, wo ich nicht nochmal hin muss. Ja, hilft nichts. Ja, zum Glück ist der Harz ja groß genug. Ne? Ja, eben. Und jeder hat seinen Geschmack, also von daher. So. Genau. Dann hat H. Michel uns noch eine Karte geschickt aus der Nähe von Cuxhaven. Stimmt, das war ein bisschen westlich, ne? Ich glaub, ja, genau. Westlich, ja, genau. Ja, so eine Spiegelkarte, die hast du ja, du hast ja nur das Gescannte von mir gesehen, das Fotografierte. Die konnte man nicht scannen. Die ist so glatt, das ist so eine, so eine Kuh drauf, und wenn man die vorne so ein bisschen rechts und links kippt, dann bewegt sich dieses Kuhgesicht da drauf. Ah, okay. Das Ding ist aber so dick und so glatt, dass das tatsächlich durch meinen Einzugsscanner nicht durchlief. Konnte ich machen, was ich wollte, ging nicht. Also da hat er wirklich mal Premiere geschafft. Das hat noch keiner bis jetzt geschafft. Naja, ich glaube, DJ UKW hatte mal eine Karte, die passte auch nicht in den Scanner. Ja, okay, der hat die große Metallkarte irgendwie Meter mal Meter. Der hat auch die ganz große Karte irgendwie, ich glaube, 2 Meter mal 1,50 oder so geschickt. Das war so ein Bilderrahmen irgendwie, ne? Ja, genau. Ja, aus Styropor oder sowas. Und ich wusste es gar nicht, wenn du das als Postkarte abschickst, kostet das wohl nicht mal mehr als eine normale. Also. Ja, und die ist ja schon teuer genug, habe ich jetzt festgestellt im Urlaub, ne? Ja, deine ist ja auch noch gekommen, aber ohne Titten und ohne Koordinaten, das ist der. Na, Koordinaten, da musst du nochmal gucken, die sind drauf bei meiner. Ja, ich guck nochmal nach, vielleicht hast du auch so bei Holger draufgeschrieben. Und dann haben wir als letztes von Dr. Ringding eine an uns alle von der Ostsee, Campingplatz. Hast du irgendwie drauf geguckt? An der Costa Sana. Das hört sich an, als wenn er da in so einem 5-Sterne-Puff gewesen wäre. Ich wollte sagen, das hört sich eher nach Nachtclub an und nicht nach Ostsee. Ja, das fand ich auch cool. Und Holger hat natürlich eine vernünftige gekriegt aus Heiligenhafen. Ne? Aber vielleicht wäre natürlich am Campingplatz Costa Sana nicht nur die Heringe in den Boden gesteckt. Ne? Man weiß es nicht. Also echt, ich hab die Koordinaten eingeguckt drauf. Ich denke, das kann doch nicht sein Ernst sein. Campingplatz Costa Sana. Also, ja, und eine noch an Holger direkt zur Genesung. Genau. Da musste ich schon ein bisschen grinsen, weil die kam aus Heiligenhafen. Wir hatten also keine 500 Meter davon, hatten wir mal eine Ferienwohnung, also eine eigene. Das fand ich echt süß. Kam gleich wieder Erinnerung. Oh. Wo wir gerade bei Holger sind, denkt dran, der freut sich immer über Karten. Ne? Also wenn ja, ihr auch. Also Karten insgesamt, immer her damit. Genau. Schreibt an uns, an uns alle drei, oder schreibt eine direkt noch an Holger, wie ihr möchtet, aber der freut sich auf jeden Fall. Ja, ab und zu fahre ich dann mal vorbei und bring die dahin. So, dann haben wir noch zum letzten Mal kurz, der Jingle geht ja jetzt wieder, hat man in der Sonderfolge auch schon gehört. Das war so ein Berechtigungsproblem von Google Drive. Mhm. Und der RSS hakt der letztes Mal so komisch, das habe ich nicht verstanden. Also bei der vorletzten, also bei der letzten richtigen Folge in Anführungszeichen. Dazu die kleine Geschichte, das habe ich vom Himberger gehört, der schrieb mich irgendwann an, ob es eventuell sein könnte, dass wir eine alte Folge rausgehauen haben. Das ist ihm allerdings jetzt aufgefallen, als unser Live-Gast zugeschaltet wurde und dachte, ja, das hast du schon mal gehört. Er hat also quasi 2 Stunden durchgehört, bis er gemerkt hat, ich kenne das alles schon. Ist jetzt die Frage, spricht das jetzt für oder gegen unser Podcast? Das habe ich mir dann auch gedacht. Oder spricht das für oder gegen unsere Hörer? Ich weiß es nicht. Herrlich. Das ist allerdings wirklich spät, ja. Ich habe das aber auch nicht verstanden. Ich habe also wirklich selber auch den alten bekommen auf meinem Podcatcher, ne? Hab dann bei Apple geguckt, hier bei iTunes. Da war bei Stereo die richtige verlinkt und bei Mono die alte. Und eine Stunde später gucke ich nochmal rein. Da war bei beiden die richtige. Das hat sich irgendwie, ich vermute einfach mal, dass ich ganz am Anfang vielleicht irgendwie die alte Folge da reinkopiert und mal gespeichert hatte und dass er eine RSS-Feed erzeugt und dass ich später das natürlich dann korrigiere auf die nächste Folge, wenn wir durch sind, und dann veröffentliche ich diesen Text eigentlich erst. Aber der RSS war vielleicht schon geschrieben, das ist jetzt nur mal so eine Vermutung, und alle 3-4 Stunden, glaube ich, aktualisiert er sich. Und das heißt, das hat sich dann wohl selbst korrigiert. Ja, siehst du, ja gut, das könnte eine Erklärung sein, ja. Aber ich meine, wenn die alle erst die Folge 2. Mal gehört haben, okay, das ist ja geil, wenn wir so guten Podcast machen, dass man den 2-mal hören kann, 2-mal 3 Stunden, und das ziehe ich immer gut vor. Das fand ich nicht mehr. Ich hatte mich auch, als ich die Probleme hörte, habe ich reingehört in die Folgen, habe gedacht, okay, ich hatte mich auch die alte Folge dann auf einmal drin und habe gedacht, okay, das irgendwas hakt da. Schräg, ne? Also ich hatte den Podcatcher, ich hole mir mal beide, einfach um zu gucken, ob die angekommen sind. Und die Mono war tatsächlich die alte und die Stereo war die neue. Da war das genauso. Also ganz, ganz seltsam. Ich hoffe, das passiert nie wieder. Also das lag echt nicht an uns. Ich habe auch nichts korrigiert oder so. Und trotzdem war es ja nach 3-4 Stunden dann wieder in Ordnung. Ich habe sie dann ja nochmal rausgehauen, um sicher zu gehen. Und ja, sorry für diejenigen, die jetzt einen doppelten Download hatten. Ich glaube aber, so viel ist jetzt 100 MB heute auch nicht mehr so schlimm. Nee, die meisten machen das ja sowieso nicht über die mobilen Daten, sondern über WLAN. Ne? Also da geht das ja auch. Ne? Also von daher, ja, seltsam. Ich weiß es bis jetzt nicht wirklich, warum. Dann haben wir, Instagram wollten wir letztes Mal schon erläutern, hatte ich ganz vergessen. Das ist auch was Kurzes. Ich habe das einfach mal eingerichtet, um das mal auszuprobieren. Ich habe nur gar nicht dran gedacht. Ich habe das unter meinem Google-Account, deswegen hast du auch keine Zugangsdaten. Die gebe ich jetzt nicht gerade raus. Nee, alles gut. Und ich fülle das Ding also mit ein bisschen Geocaching und ein bisschen, was mir sonst Witziges über den Weg läuft. Aber eigentlich ist Instagram nichts, was mich so richtig überzeugt. Also weiß ich auch nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich gucke da auch nur ab und zu mal rein. Ja. Selbst nutzen tue ich es auch nicht wirklich. Ist das so wie Werbung zwischen und so? Ne? Also mich spricht das nicht so an. Nee, das ist irgendwie, also für mir reichen die anderen zwei Netzwerke da. Ja. Das brauche ich nicht. Ja. Also das zur Info für die Hörer. Also das wird so, das ist jetzt so ein bisschen so ein DSM Instagram für Arme. Da, wie gesagt, gibt's immer ab und zu spiele ich das ein bisschen. Da kommt so das rein, was vielleicht jetzt nicht zu Twitter passt oder was nicht ganz immer Geocaching ist. Nippel hatte ich bis jetzt noch nicht da. Also weil im Chat steht gerade Nippel-Show. Das Problem da ist tatsächlich irgendwie, also dass es halt überflutet ist von Leuten, die halt irgendwie gekauft sind, ne? Und dann irgendwie da ihre Werbung machen so. Und ja. Das muss ich nicht haben. Also ich mach's wie du, ich gucke ab und zu mal rein, weil wir haben ja jetzt da auch jede Menge Geocaching-Follower und denen folge ich immer zurück und dann gucke ich mal, was die so alles fotografieren. Fand ich ganz witzig. Das Einzige, was ich ein bisschen, also ich weiß nicht, was da in Louis gefahren ist, also Louis Cypher. Der hat ja plötzlich sein gesamtes Leben da veröffentlicht. Ja, ich hatte auf deinen Hinweis hier mal kurz reingeguckt und habe dann gedacht, ja, okay, das ist wirklich viel. Also, da war, ich weiß nicht, das sah aus, wenn er 16 ist, bis zu heute. Also wirklich viel. Richtig viel. Keine Ahnung. Ich meine, klar, warum nicht? Kann man ja machen, wenn das nicht passt, da kannst du ja stumm schalten. Also ist jetzt gar keine Kritik oder so. Nur es war schon etwas eben skurril, wie da plötzlich so eine Flut von Bildern. Das war schon wie so eine bewegliche Timeline plötzlich. Vielleicht hat er eine Wette verloren und hat gedacht, er müsste mal, er hat versucht zu wetten, dass er Instagram platt kriegt. Ne? Mit extrem viel Upload. Ne? Genau. Ja, so sah das aus. Das stimmt. Also keine Ahnung, was ihn da trieb. Ist trotzdem, kann man sich angucken, ist ganz witzig. Also da sieht, er sieht wirklich schlimm aus in jungen Jahren. Ich kann es nicht anders sagen. Aber mit dem Haarschnitt, der sieht so aus wie mein Teppichläufer aus dem Flur. Und wirklich, das kann man sich echt mal angucken. Das ist schon modisch sehr fragwürdig. Okay. Also das wollte ich nur mal sagen. Also wie gesagt, wir werden das auch weiterhin ein bisschen bespielen, aber das läuft mir so am Rande. Also Twitter und Facebook, das sind so die beiden Hauptteile. Ich denke auch. Ja. Achso, dann haben wir ja noch unsere Coin. Das ist ja immer noch so ein bisschen Hausmeisterei im Moment hier. Unsere Coin, diese Woodcoins, die wir ja verteilen, die verschenken wir und die packen wir auch in Caches als Werbegag, Giveaway, was weiß ich nicht alles. Und die soll halt jeder mitnehmen und damit machen, was er will. Das ist ja bei Woodcoins eigentlich so. Das weiß aber offensichtlich nicht jeder. Die wurde jetzt derart oft gekappt und ich weiß gar nicht, also manche haben es, irgendeiner schrieb mich sogar schon an, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wer die hat und ich wusste nicht mehr, wo ich die gelassen habe. Ja, und irgendjemand schrieb auch neulich, irgendwie habe ich einen Log gesehen, dann ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie her habe und es scheint auch mehrere zu geben, der war aber auch ein bisschen verwirrt. Es halt viele verschiedene Log-Einträge mit grabben und ablegen und so. Leute, sammelt das Ding, ne? Ja, oder gibt den Kindern zum Spielen oder was auch immer. Das ist wirklich, das ist so ein richtiges Geschenk einfach. Das kann man mitnehmen, das kann man sich an die Wand hängen, das kann man von mir aus dem Kamin mit anstecken. Das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe es auch gerade nochmal korrigiert. Ich habe nämlich das D bei Sint vergessen, sehe ich gerade. Ja. Steht jetzt auch drunter, das sind 100 Coins mit identischem Code, also nichts mit Grabben und echt. Aber ob du das da reinschreibst oder nicht, ne? Am nächsten Tag war der nächste am Grabben. Also es war schon, es ist irgendwie. Ja, das liest ja keiner durch, das ist es ja. Ja, ich hab genau. Und weiter geht die Reise, gefundenen Eistrupp von Phoenix 749. Mal gucken. Oh. Der ist seit 2012 dabei, ne? Der kann es ja noch nicht wissen. Ja, aber ich habe zum Beispiel 2011 drei Coins auf die Reise geschickt. Ja. Und eine davon habe ich kurz vor Berlin rausgeschmissen. Die sollte eigentlich nach Peenemünde gehen und dann nach Cape Canaveral. Das war so die Idee. Ne? So. Hing da ein Zettel dran? Es hing ein Zettel dran, okay, ja. Okay, alles klar, das ist immer wichtig. So. Und zwar ein Zettel mit meine Reise geht Peenemünde, Cape Canaveral und wieder zurück. Irgendwie so. So. Und die hat von da aus geschafft nach in die Schweiz, dann ist sie jahrelang durch Frankreich gereist. Dann habe ich irgendwann alle meine Trackables und Coins mit einem englischen Text versehen, bring mich endlich nach Hause, du alte Scheiße, so auf die Tour. Und auch das seit 5 Jahren steht auf den Beschreibungen der Trackables und Coins, dass sie bitte nach Hause in den Heidekreis sollen. die kommen nicht mal ansatzweise in die Richtung. Aber neulich hatte ich, das muss ich mal positiv erwähnen, ich ärgere mich ja ganz oft, dann nicht so sehe, wo sie so landet, hatte ich einen Belgier, der hat die gehabt und der hat dann die in Belgien abgelegt, hatte mir aber vorher geschrieben, er legt sie in Sachsen ab. Ja. Und hat dann gemerkt, als er sie abgelegt hat, oh Kacke, ich wollte ja mit nach Deutschland nehmen, ist dann wieder zu dem Cache gefahren, hat sie wieder rausgenommen und hat sie in Sachsen abgelegt. Und das war cool. Ja, das hast du aber auch selten. Ne? Das muss ich aber, da staune ich auch schon, echt. Ja, mit Coins und so TBs ist echt, das ist sehr seltsam. Also das kenne ich auch, ob du da was ranhängst und China fällt. Ich meine, einer, der mich dann anmeldet und sagt, hör mal, in den Text stand aber die Soldaten da, in dem kann ich immer nur sagen, nee, tut mir leid, aber wenn ich am Cache bin und irgendwas rausnehme, dann hängt da entweder ein Zettel dran oder ist es mir egal, wo das Ding hin soll. Genau. Also ich fange nicht an, dann noch online zu gucken, ob das dann passt und hast nicht gesehen. Wir sind kein Taxiunternehmen oder was, aber wenn ein Zettel dran hängt, ist er schon irgendwie dickfällig. Ja, das sehe ich auch so. Ja, es ist. Ich habe auch unsere Coin, die ich mit Holger ja noch nach Amerika damals losgeschickt habe, die hatte ja irgendeine von den Leckys mitgenommen und hat sogar ein Foto vom Headquarter mit der Coin da gemacht. Die ist jetzt seit 2 Jahren bei irgendeinem Amerikaner, der mir immer alle halbe Jahr schreibt, dass er sie jetzt bald den nächsten Cash packt. Den habe ich jetzt mal angemeldet, ob das halbe Jahr jetzt wieder rum ist oder ob er die jetzt bald mal irgendwo, ne? Bin mal gespannt, ob da irgendwas kommt. Bei den Amerikanern weißt du manchmal nicht, was so abgeht, ne? Vielleicht, ja. Ja, es kann, und die gehen regelmäßig cashen, das ist so ein Rentnergang. Also, Ich habe mir die Bilder, also ich stalk dann ja mal ein bisschen den Account und nö, eigentlich sind die fit und dabei und so. Ich, keine Ahnung, warum sie die nicht. Kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Naja, gehupft wie gesprungen. Bei Coins muss man immer mit ein bisschen Verlusten und Ähnlichem rechnen. So. Wenn man sie aus dem Weg schickt, ist sie weg. Das ist ich sehe gerade, er schiebt die Coin vom Inventar zur Sammlung, dann geht das Krabben nicht mehr. Oh, das wusste ich gar nicht. Aber das Covern, ja, müsste man dann ja noch können. Das Covern geht, ja. Ah. Das ist ja das, was viele mit ihren TBs nicht machen, die sie am Autokleben haben. Wenn man die nämlich mitnimmt, ne, dann sind die immer nicht so. Ja, Gleiter und Stellinger schrieben das gerade beide kurz nacheinander. Ja, das ist eine Idee, wobei ich überlege, ob ich es wirklich mache. Anders, ich amüsiere mich ja drüber. Sollen die doch von mir aus sich die Füße wundgräben? Also, tut mir ja nicht weh. Also. Ja, ich wollte jetzt sagen, dass ich lasse die einfach laufen. Das ist halt so ein ich denke, den Code habe ich einfach nur dazu gekauft, damit auch der Letzte noch ein bisschen Spaß an so einer Coin hat. Also, ja. Ja, Kilometer soll die eh nicht machen, unsere Woodcoins. Sie sollen einfach Freude machen. Kilometer habe ich ja noch nie geguckt. Mein Gott, das ist immer das Schöne an so einem Chat, ne? Da sind so Sachen, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Aber ja, hat er ja recht. Kilometer macht die ja auch irgendwie, ne? Kann ich das irgendwo sehen auf den ersten Blick so schnell? Ja, normalerweise wieder raus. Ah, ja, ich sehe schon. 870,3 Kilometer. Das heißt, wir haben, also die ist eigentlich nicht zu mitnehmen, hat aber schon 870 Kilometer geschafft. Wie geil. Einmal quer durch Deutschland ging schon. Ja, es ist echt der Hammer, ey. Na ja, okay. Nee, ich lasse das mal weiterlaufen. Ich finde das ja auch ein bisschen spaßig. Haben wir auch mal ein Thema für den Podcast, wenn mal wieder Sommerloch ist, wie im Moment ja auch ein bisschen dünn. Und dann haben wir wieder was wir rausholen können. Ja. Was haben wir noch? Ja, dann geht es eigentlich schon mit der Hausmeisterei zu Ende quasi. Ja. Dann geht's was schon wir eigentlich verkünden oder haben wir noch irgendwas, was wir noch vergessen haben, übersehen haben? Nö, eigentlich. Nö, eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Ne? Ja. Dann haben wir eine traurige Mitteilung zu machen, aber alle haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ja. Das Event am Meer findet natürlich nicht dieses Jahr statt, wie so viele Veranstaltungen, sondern nächstes Jahr. Stimmt, da gab es wohl Probleme mit der Stadt dann auch, die wollte das dann auch nicht mehr so richtig, kann ich auch verstehen. Ja, und das ging natürlich da auch, glaube ich, so ein bisschen, wie ich es gelesen hatte, darum, dass sie halt kein festes Gelände, sondern es ist ja eher so ein offener Platz und wie willst du da, wer ist da jetzt Geocacher, wer ist Besucher, das ist natürlich schwierig, ne? Ich kann es nachvollziehen. Ich finde es ein bisschen schade, aber. Ich habe sowieso gesehen, es gibt auch immer jetzt schon so, es kommen die ersten normalen Events in Anführungszeichen auch schon wieder raus. Also war ja wochenlang gar nichts. Ich weiß im Moment ehrlich auch nicht, ob das so alles so klug ist. Tut mir leid, ich gehe da nicht hin. Also ich habe wirklich keine Angst vor Corona. Ich beschäftige mich tatsächlich nicht gerade täglich mit Corona. Das geht mir langsam am Arsch vorbei. Ich beschäftige mich nur insoweit, wenn ich in Urlaub will, ob ich da hin kann und so. Ne? Aber ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag drüber nachdenke, hoffentlich kriege ich es nicht. Aber natürlich bin ich jetzt auch nicht daran interessiert, mich irgendwo am besten noch ein Fußballstadion oder beim Chor ist das ja am besten, vorne vorzustellen, wenn alle gerade singen, um es nur mit aller Gewalt zu bekommen. Also für mich ist dieses Jahr ehrlich gesagt Event No-Go. Also ich, bei mir ist es tatsächlich auch so, jetzt mittlerweile so seit 8 Wochen gucke ich relativ wenig auch Nachrichten, was Corona angeht. Also so diese täglichen News nicht mehr, sondern so ab und zu mal so eine Talkshow, was es so Neues gibt, so aus der Wissenschaft, sag ich mal. Und ich habe auch keine Angst davor, ich möchte sie nicht unbedingt haben, aber hier ist die Infektionsrate relativ gering. Ich glaube, wir haben im Heidekreis im Moment einen bekannten Infizierten. Das ist natürlich nicht viel, aber ich habe dann heute auch gedacht, oder gestern kam, glaube ich, eine Publish-Mail vom Event in Hamburg irgendwie, ich glaube, Currywurst oder irgend so ein Mittagspausentreffen. Ja, genau. Maskenball-Edition hieß es, da habe ich nur gedacht, naja, also theoretisch geht es ja irgendwie wieder, aber habe dann mal kurz überlegt, auf dem Wilseder Berg ein Event, und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich würde ich mir den Schuh nicht anziehen wollen, als Veranstalter, wenn da wirklich mal irgendjemand sich ich sag mal, infiziert und du nicht richtig weißt, war es jetzt bei dir auf dem Event oder doch nicht. Ja. Der wird vielleicht doch schwer krank. Und ja, aber da hätte ich noch nicht mal, weiß ich nicht, das würde mich nur jetzt aber als Teilnehmer, warum sollte ich jetzt zu einem hingehen? Also ganz ehrlich, denn so wichtig finde ich es nicht, um da auch so ein gewisses Restrisiko auf mich zu nehmen. Wozu? Also ja, und Ludi schreibt halt, er war gestern auf einem richtigen Event mit Abstand und draußen, das war okay. Ja, das glaube ich auch. Ich gehe zum Beispiel auch im Moment wieder jetzt so, wir waren ja am Wochenende in Plön zelten mit dem Junior. Ja. Da gehe ich halt, sind auch Mittagsessen gegangen, aber zum Beispiel gehe ich nur da essen, wo ich draußen sitzen kann. Ja, genau. Also das, weil er schreibt, wenn wir können tatsächlich mal über Wilseder Berg tatsächlich mal wieder nachdenken, finde ich. Das finde ich anders. Da würde ich es auch machen. Weil das ist einfach draußen. Da ist sowieso, und dann auch da oben auf dem Berg, da ist sowieso Wind. Hm. Also da hätte ich überhaupt keine Bedenken. Aber alles andere, und so ein Currywurstwagen ist zwar auch draußen, aber da stehe ich schon wieder eng zusammen, weil ich will ja auch meine Currywurst haben. Und nee, das ist nicht meins. Aber jetzt auf dem Wilseder Berg, da könnte ich drüber nachdenken, zumal ich da auch weiß, okay, da sind wir jetzt hochkommen mit 30 Leuten. Das ist alles. Ja, da ist aber im Moment das Problem, der ist sehr überlaufen. Die Deutschen vergiss es jetzt in den Urlaubszeit sowieso nicht. Das ist seit quasi dem Lockdown, wenn man ihn so nennen will, seitdem höre ich regelmäßig von Nachbarn und Bekannten, die auf dem Wilseder Berg waren, die sagen, es ist zu voll im Moment da. Da ist die wirklich täglich so viel los, da bist du nicht mal irgendwie so wie wir sonst dann so, ich sag mal, alleine und da kommen vielleicht mal 10 Touristen hoch oder so. Nee, da ist tatsächlich oben sind immer 30, 40 Leute, ne? Weil die alle zu Hause Urlaub machen, ne? Ja, dann gehen wir nach Camp Rhein-Seelen. Das stimmt. Da ist weniger los, definitiv. Ja, dann überlegen wir uns das. Also da überlegen wir uns mal was. Wir machen es einfach draußen, dann finde ich, ist das alles harmlos. Weil so, wie gesagt, so viele kommen auch nicht. Ich lese gerade hier von unserem Markus GT 77, ich komme aus Gütersloh, bin Koma gewöhnt. Ja, da tust du mir auch echt im Moment leid, dass du da im Moment wohnst und da wirklich nicht gerade gut hast, glaube ich dir sofort. Ich hab quasi entfernte Verwandtschaft in Rethaviedenbrück, ne? Ja. Und die Schlachterei selbst steht, und die haben auch gesagt, sie haben ihre Tochter in Bielefeld besucht und hatten echt Angst um ihr Auto. Und das finde ich schon dramatisch, ne? Wenn es so schon so weit ist, dass dann, ja, ich sag mal, die Autos irgendwie angegangen werden, weil sie aus dem falschen Landkreis kommen. Das ist schon, ja. Das ist im Moment sowieso was, was ich in Deutschland, also auch, dass da Leute ja während des Lockdowns da beschimpft wurden, wenn sie das falsche Nummernschild hatten, obwohl es ein Firmenwagen war und so. Mein Gott, Menschen, müsst ihr denn immer ein Feindbild haben? Mann, das ist alles scheiße mit Corona, das ist für alle scheiße mit Corona. Da muss man sich nicht noch gegenseitig irgendwas kaputt machen, um dem anderen irgendwas zu zeigen. Das ist einfach, das ist alles so dämlich. Also das finde ich schlimm. Stellinger, muss ich dir leider recht geben. Das ist so. Deutsch. Ja, das ist typisch so, deutsch, ja. Boah, da kommen sofort die Blockwarte aus dem Busch gehüpft und alles Kontrolle, und der darf hier nicht sein, und dann muss ich da was gegen unternehmen, und boah, macht mir wirklich, das ist das, was mir Angst macht manchmal. Das ist immer, wo ich immer bei jeder Diskussion noch sage, wenn mir einer erzählt, ja, Hitler wäre ja heute nicht mehr möglich. Doch, und das ist das Schlimmste. Ich glaube, der wäre ratzfatz möglich. Der gibt diesen Blockwarten wieder ein Pöstchen und macht einen Verein auf, und dann sind wir wieder bei dem Stand. Das ist das Schlimme, ey. Das macht mir echt Angst. Boah. Und das ist halt diese typisch deutsche Mentalität auch, dass sehr viele Egoisten da sind, ne? Ja. Also, ich komme nicht aus dem Landkreis, aber der andere schon, der andere ist blöd, ne? Ja. Und genauso das, was man jetzt so in Spanien sieht, auf Mallorca, die jungen Leute dann und so, oder auch hier, teilweise auch älter mit bei, aber ja, ist ja egal, ich habe kein Corona und die anderen, ach ja, der ist halt nicht hier. Ne? So, das, ja, ist mir auch nicht. Also ich bin so, ich bin wirklich Maskenhasser, aber mein Gott, jetzt haben wir diese Regel eingeführt, wenn ich jetzt irgendwo in den Laden gehen sollte, was Gott sei Dank bei mir echt die Ausnahme ist, dann setze ich das Scheißding halt auf, obwohl ich sogar einen Attest habe, dass ich das gar nicht brauche. Hm. Ja, mein Gott, dann mache ich das halt. Aber dieses, gerade jetzt, die sind alle so, da ist so viel Aggressivität überall. Ne? Das ist wirklich unfassbar. Ja, und ich finde halt, wir können froh sein, dass wir nur diese blöde Maske haben. Also ich hasse das Ding auch für die Pest. Ich bin auch, glaube ich, die ersten 2-3 Wochen überhaupt nicht einkaufen gegangen, weil ich keinen Bock auf den Mist hatte. Ja. Und jetzt aber zum Beispiel auf dem Campingplatz, am Wochenende war es halt auch so, in allen Gebäuden da war halt Maskenpflicht. Und, ja, klar. Es war halt nachher so, ja, ich habe immer so ein, ich habe so ein Halstuch, was ich mir dann hochziehe, so ein elastisches. Ja. Und das habe ich quasi den ganzen Tag nur noch getragen, weil du weißt ja nicht schnell, ob der Junior mal eben schnell auf Toilette muss oder ja, mal eben schnell in den Shop. Und da war es dann tatsächlich so, dass ich so nach dem Wochenende gesagt habe, auch eigentlich, weißt du, mittlerweile ist es schon so Gewohnheit, zack, Maske auf, rein. Ja, und, ne? Ja. So, und ich werde die weiterhin nicht mögen, aber mein Gott, dann, ich mag nur nicht dieses Aufdrängeln immer und dann am besten manche, die kommen mir mit dem Fahrrad entgegen und mit der Maske auf. Ich meine, ihr habt doch einen Hirnschuss, ihr habt doch wirklich den Schuss komplett nicht mehr gehört. Wer soll euch denn bitte während der Fahrradfahrt? Ja. Ja, leider genau. Immer die Frauen in den Laden schicken. Genauso habe ich das gemacht. Ich kaufe da sowieso mal falsch ein. Ja, Heike will sowieso da mal, die will auch nicht, dass ich einkaufe. Es dauert erstens doppelt so lange und zweitens bringen wir das Falsche mit. Ist halt so. Ja, lächeln und winken ist ja gut, wenn die nicht, aber wenn sie dir dann ein Auto zu kratzen oder ähnliches, dann ist das vorbei mit Lächeln und Winken. Da kannst du noch abwinken. Ne? Ich habe das ja noch vor mir. Wir haben uns ja jetzt, dadurch, dass nun aus bestimmten Gründen, einen T-Rock gekauft, der ja offiziell ein SUV ist. Mhm. Da warte ich auch noch drauf, dass wir den dann auch noch zu kratzen, weil SUV ist ja auch böse. Das war ja vor Corona das große Thema. Ja, siehst du? Der Witz ist, ne? Der Witz ist auch noch, die pöbeln ja wirklich diesen T-Rock und so solche Autos an, ne? Der T-Rock, du musst ja das wirklich mal reintun, der ist kleiner als mein Golf. Ja, unser Nachbar hat einen. Also das ist ja. Der ist kürzer, ne? Gutes Stück. Als der Variant jetzt, ne? Das ist ja wirklich ein Mini-SUV. Ja, ne? Vor allem verbraucht der identisch genauso viel wie der Golf, weil das ist nichts anderes als ein Golf ein bisschen höher gelegt. Trotzdem wird getan, als wenn der das Böse ist. Also, wow, das ist wirklich unglaublich. Naja, guck mal, wir schwenken schon wieder ab. Das heißt, wir brauchen gar keinen Mix-Podcast machen. Machen wir schon immer eigentlich. Ich wollte jetzt sagen, wir schmeißen immer aktuelle Themen rein. Was haben wir? Wir haben Nassi. Achso, das fiel mir mal so am Rande auf. Ich weiß gar nicht, warum ich geguckt hatte. Aber bei Nothing But Stones. Wahrscheinlich wegen der Geburtstagsedition bei euch. Nee, das war vorher schon. Also das mit dem Geburtstag kam zuletzt erst. Ach so, wer das nicht mitgekriegt hat. Mein Frauchen wird ja nun nächstes Jahr 60. Das darf ich eigentlich sagen. Ich sag's ja auch leise. Und wir überlegen schon, was wir für einen Urlaub dann machen. Irgendwie was Besonderes vielleicht, so passend zum Geburtstag. Und der erste Tweet da oder erste Antwort war auch gleich, oh, Nothing But Stones. Ja, haben wir tatsächlich auch, also nicht nur, aber auch mit so, ist durchaus ein Gedanke, um das mal so zu sagen. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ja. Nee, mir fiel nur auf, Nothing But Stones. Ist wenig los, ne? GCJNWJ ist der Kürzel. Und da ist wirklich, das ist sehr eingeschlafen. Da war dieses Jahr bis jetzt hat das einer gelockt am 4.7. Na, aber es ist natürlich so, Skandinavien war ja eine Zeit lang jetzt immer schwierig, ne? Also Schweden. Ja, Schweden war sogar, musstest du, glaube ich, wenn du zurückgekommen bist, in Quarantäne, ne? Och, und die waren auch mit dem Boot da. Och, das sind wieder so, das finde ich immer so armselig. Ach, naja, kann man machen, aber ich finde es trotzdem armselig. So ein Cash macht man nicht per Boot. Ja, wie Dreijährige. Aber auch 2019 war, wenn du guckst, das ist alles. Ja, stimmt, das war überschaubar. Ja, das ist mehr als überschaubar, ja. Das ist wirklich dünn. Also 2019 waren 1, 2, 3, 4, 5 oder so da. Also das ist wirklich dünn. Also, ne, wer mal wieder Lust hat, ja, Mika, dein Vorschlag ist gut. Ob wir die Seilbahnstation schon haben. Da habe ich jetzt den, wie heißt er hier? Den Link nicht für, den das Kürzel nicht, schade. Die Seilbahnstation von JR 849, die ist zwischen zwischen Italien und Schweiz. Und von der italienischen Seite sollte man hochgehen. Wir haben es tatsächlich, ich glaube, bis 2.500 Meter oder so geschafft. Wir sind also hochgefahren. Da kann man mit der Seilbahn ein ganzes Stück hoch. Und ab da dann zu Fuß, irgendwann Ende August. Und als wir auf die erste Schneeplatte trafen, wo wir echt überhaupt keine Ahnung hatten, hält die überhaupt, weil unten lief das Wasser und oben läufst du über Schnee auf so einer Schrägen. Das hätten wir wahrscheinlich geschafft. Und dann habe ich gesagt, komm, das probieren wir und so. Und ich habe gleich gesagt, nee, weil die Platte hätten wir noch geschafft. Aber wenn da schon Schnee ist und wir haben noch, ich glaube, 600 Höhenmeter vor uns, habe ich gleich gesagt, nee, das machen wir nicht. Ach, ich sehe den Link gerade, davon hatte ich auch schon was gesehen. Ja, die muss ich echt mal angucken. Das ist irgendwie auf 3000 Meter Höhe, glaube ich, fast. Und dann bist du da oben irgendwie in so einer alten, verkommenen Hütte. Das sollte mal eine Seilbahn, oder das war mal eine Seilbahn, das wird nicht mehr genutzt oder so. Das ist schon ein derbes Teil. Also ich kann nur jedem empfehlen, selbst wenn ihr wisst, ihr schafft das nicht oder so, ne, fahrt hin mit der Seilbahn wenigstens hoch und dann geht noch so 300-400 Höhenmeter hoch. Das ist schon der Hammer da oben. Also allein der Ausblick ist. Ich meine, der Ausblick ist schon. Du guckst direkt aufs Matterhorn, ja. Hier steht es auch. Die Talstation ist 2560 Meter. Und die Bergstation ist 3400 Meter. Ich weiß nicht, wie viel wir geschafft haben. Wir sind ein paar Kilometer gelaufen schon, so ist nicht. Aber dann kam dieses Eis und das war für uns dann gleich nie. Also das ist, da bin ich zu sehr Flachländer. Da habe ich dann einfach auch Schiss, dass ich da abbügel. Ja, da muss man Respekt haben. Ne? Gerade in dem Gelände ist keine Angst, aber Respekt muss man vor dem ganzen Gelände haben. Das ist ja. Wir werden die verlinken. Ich bin mir ja sicher, dass der Interceptor gleich den Link raussucht. Ach, nee, ist noch nicht da. Ist nur der Artikel. Den packen wir. Pack mal auch dazu. Achso, ja, genau. Den packen wir auch dazu. Hat er das hier stehen auf die Schnelle? Nee, ich gucke gerade mal rüber. Verlinkt hat er den da? Da doch, ist er da. Nicht, ne? GC22223. Ja, also wenn ihr wirklich Abenteuer sucht, das Ding ist hart. Also der ist zu empfehlen dann. Kann ich empfehlen. Wie gesagt, wir haben unten da ist so ein Ort praktisch, also du kannst bis ganz nach vorne fahren, wo die Seilbahn auch ist. Da ist so ein kleines Örtchen, so ein italienisches. Und da kann man auch gut parken, auch mit dem Wohnmobil. Da ist ein Wohnmobilstellplatz. Und von dem ist das optimal. Da läuft man irgendwie, ich weiß nicht, einen Kilometer vielleicht bis zur Seilbahnstation. Dann fährt man hoch und von da oben geht's dann los. Geil mit Murmeltieren und allem, was man sich da oben so... Also das ist schon fast eine Karikatur da oben. Wenn man die Bilder sieht, das ist ja auch ordentlich steil. Ne? Das Ding hängt ja richtig schön da. Ja, also wir haben auch gut in eine Seile gehangen danach. Ja, oder macht doch München Venedig. Das ist auch eine tolle Idee. Ne? Ja, Mika hat so Vorschläge. Mika, du kennst mich doch. Und du meinst, ich gehe in so eine 8-Mann-Übernachtungshütte mit rein, oder was? Da kommt morgens nur noch einer lebend raus. Nee, also finde ich geil. Hätte ich, also München Venedig habe ich mir auch viel angeguckt und auch mal geguckt, ob man das irgendwie ohne Hütten hinkriegt. Das kannst du vergessen. Nee, ohne Hütten wirst du das nicht schaffen. Dafür musst du zu große Bögen dann noch laufen, ne? Oder die Strecke ganz anders gestalten. Das ist dann zu schwierig, ja. Genau, das dauert dann einfach. Kein Sorry, Mika, um Gottes Willen, ich freue mich ja über den Vorschlag. Ich erkläre nur, warum der jetzt nicht passt. Also, aber es gibt mal, Jones ist tatsächlich die Seilbahnstation, haben wir auch tatsächlich schon dran gedacht. Aber da haben wir damals einfach gemerkt, wenn du da zur falschen Zeit kommst, ne? Dann ist da oben Schnee und Eis und dann ist da auch wirklich irgendwie 3-4 Meter hoch Schnee und Eis oben noch. Ja, das kann auch mal im Sommer passieren. Ne? Ja, ich wollte sagen, das kann auch im August passieren. Ne? Im September musst du, glaube ich, hin. Dann soll das ziemlich abgetaut sein. Aber das Risiko ist mir zu hoch und das ist mir tatsächlich zu gefährlich. Was, ich meine, es gibt natürlich auch hier schöne Wandercaches. Ne? Wenn du hier 120 Kilometer durch die Heide, ne? von Buchholz nach Pferdenaller. Ja, den haben wir schon. Ach, den habt ihr schon. Ja, den haben wir in 6 Etappen, glaube ich, gemacht. 20 Kilometer war. Im Winter. Der war echt cool. Also, da sind wir echt bei 1 Meter Schnee durch den Wald gestapft. Das war ziemlich cool, das Ding. Ja, es gab ein paar. Wer Vorschläge hat, übrigens gerne mal machen. Also, ich wollte gerade sagen, Vorschläge her. Ja, genau. Nix mit irgendwie Klettern. Das ist nicht mein. Also, es muss alles ohne Ausrüstung gehen, so wie Nothing But Stones auch. Mehrere Tage wäre sehr schön. Und natürlich in der schönen, also die Kirche ist eigentlich fast egal, sondern eine schöne Gegend, also schön einsam vor allen Dingen auch. Ne? Wir hatten auch Halti überlegt, der 50 Kilometer, ein Weg, also hin und zurück 100. Ja, ich glaube, hin und zurück waren das 100 Kilometer. Höchste Berg, wem gehört der? Finnland. Ich glaube, den haben sie geschenkt gekriegt von Schweden oder irgendwie so. Ist jedenfalls der höchste Berg. Ist, also ist ein Witz an Berg, aber ne, für die Verhältnisse ist es halt ein Berg. Und da ist halt die Challenge, dass du halt 50 Kilometer hin und 50 Kilometer zurück läufst. Und ich wollte sagen, und Finnland hat natürlich auch schöne Landschaft. Ne? Da hast du schön Gegend, da siehst du auch keinen Menschen. Das ist, ja, da träumst du von. Ja, ja. Nicht bei Halti. Nee, ja gut, okay. Ja, wir sind die ersten 12 Kilometer gelaufen und dann umgedreht, weil es ist derart voll war, dass wir gesagt haben, nee. Das, ja gut, okay, stimmt. Das ist natürlich Mist dann, ja. Ja. Ja. Das ist einfach so eine, das ist so wieder so, das ist das der Nachteil an sowas wie der höchste Berg irgendwas. Alle wollen dahin. Aber vielleicht macht ihr einfach so einen schönen, irgendwas Schönes in den Staaten, so einen schönen Powertrail mit 1200 ja. Dosen auf, ja. auf 30 Kilometer. Ne? Genau, das fehlt mir noch. Nee, das ist, die Halti wäre sonst schon schön gewesen, aber wie gesagt, also wir sind ja gegangen, das war einfach, das ist hier, es gibt doch auch in Norwegen dieses Ding, wo du auf so einer Felsnadel stehst und runtergucken kannst, irgendwie das höchste Ding, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ach, Preikestolen, ja. Preikestolen oder so, ja. Ja, wie immer genau heißt, aber da hatte ich auch von den Gründels gehört, ja, da gehst du nach vorne und stehst mit 200 Mann. Ja, so, ja. Selbst wenn du da übernachtest, dann übernachtest du da mit 50 Mann. Also glaubt man nicht, dass du da irgendwie mal alleine bist. Das kannst du. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gesehen in den Log-Einträgen von dem Cache, der da ist. Dann laufen sie da in Sandalen über die Felsen und so. Und das, ja. Das ist alles nicht so meins. Also da, wir haben ja noch viel Zeit. Mal gucken, was da so kommt. Was hat er da noch? Guck mal, da kommt noch wieder ein Link. Gucken wir direkt mal drauf. Valdres. Oh, das sieht schick aus. Sieht aber mehr nach viel Geld aus. Größte Touristenort im Jahr und tschüss. Ja, wir suchen mal weiter. Wir haben ja noch viel, viel Zeit. Also von daher erstmal dieses Jahr Urlaub machen. Ja, dann habe ich festgestellt, also auch bei Open Caching gibt es leider Arschlöcher. Also das ist jetzt nicht gegen Open Caching, sondern gegen Cacher dort. Ich habe da ja ein paar Caches gelegt und bei einem hatte ich zugeschrieben im Hint, glaube ich, ich stand im Text. Also du musst über so ein Brett gehen. Da ist so ein, weiß ich nicht, 1,50 breiter Graben, wenn es hochkommt, also ein schmaler Graben. Rüberspringen muss man sich schon anstrengen, aber da lag halt ein Brett drüber. Und da musste man über dieses Brett auf die andere Seite, 5 Meter zur Seite gehen und in einem Baumstumpf lag dann der Paddling. Und da kam ein Log rein. Ja, das Brett, das ist ja nicht mehr da, deswegen konnte ich da nicht hin, aber ich log das Ding dann mal trotzdem als Found. Ah, so, die Geschichte. Ernsthaft, mit der Begründung auch. Habe ich kurz geschrieben? Nö. Mehr habe ich gar nicht geschrieben, weil ich mich gar nicht aufregen wollte. Und dann dauerte wirklich keine 2 Minuten. Kam die nächste Mail. Finde ich nicht okay. Dann musst du mal deinen Cache besser warten. Das musst du dir mal vorstellen, diesen Satz alleine. Da kommt kein Mensch mehr ran. Auch von der Neuländer Straße nicht. Ich habe ein Foto gemacht, aber hier kann man wohl keine Fotos hochladen. Gruß. Smithwix, wer immer das ist. Na, Wix passt ja schon mal ganz gut. Ne? Ja, also erstmal, ich bin da kurz rüber gesprungen, um zu gucken, ob der noch da ist. Der ist noch da. Also da kann man rüberspringen. Aber eine Frechheit finde ich ja wohl. Dann musst du deinen Cache mal besser warten. Ja. Witzig, ich war 4 oder 5 Tage vorher da und habe geguckt, ob alles in Ordnung ist. Also, und wo wir bei Warten sind, dann muss er halt durchs Wasser warten. Ja, das kommt noch dazu. Das ist, der Graben ist bei 20 Zentimeter tief. Also, da kannst du ernsthaft auch locker durchgehen. Aber ich habe echt gedacht, ich werde nicht wieder. Also, ich fand am schlimmsten diesen Satz, da musst du deinen Cache machen. Was erwarten die Leute eigentlich von so einem Owner? Also, mir war nicht bewusst, dass bei Open Caching die Leute so auf Punkte aus sind. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, der war aber auch relativ neu wahrscheinlich. Also wenn ich einen OC nicht finde, dann finde ich sie nicht. Also und zwar, das ist mir dann noch egaler als bei GC, muss ich mal so sagen. Ja, das kommt aber dazu. Aber trotzdem, also nee, ich weiß auch nicht, in so einem Fall, ich gucke gerade, er registriert 1.5.2020. Aber dem gefundene Cache ist 2. Naja gut, da ist die Frostquote natürlich bei 33% DNF natürlich relativ hoch. Ne? Ja, wahrscheinlich hat er vorher, ich schätze mal, der kommt von Groundspeak. So an dem ganzen Text hört sich das schon so an. Oh Mann, die Leute haben Probleme. Das war schon echt schräg. Also man sieht, es gibt das nicht nur bei Groundspeak, also das gibt es auch bei Open Caching. Aber wir können vielleicht, wo wir bei Open Caching gerade sind, mal was vorziehen an Themen. Denn Open Caching hat ja bald Geburtstag. Stimmt. So, und die werden 15. Die werden 15, ne? Also fast volljährig. Ne? Und es wird darum gebeten, oder es wird darum gebeten, einfach mal zum Geburtstag ein Open Cache, ein OC Only zu legen. Im Chat kommt gerade, gibt es ein Souvenir. ja, Kleiner, du kannst hier bei uns vorbeikommen, ich nagel dir das dann an die Stirn. Das wird per Hand gemacht. Bei den paar Cachern, die es gibt, braucht man das nicht in Massen produzieren. Der kommt Mika persönlich vorbei mit dem Edding. Genau, das wird dann drauf gemalt. Oder du kommst zu mir, ich nagel das. Genau, und das Motto ist Cachen wie vor 15 Jahren. Dazu wünschen wir uns Caches, wie sie in der Anfangszeit des Geocaching Standard waren. Große Dosen mit Platz für Tauschgegenstände an einer zeigenswerten Location. Ja. Und sie sind auch so mit guten Beispiel vorangegangen. Guckt euch einfach ihre Homepage an. Das ist auch wie Cachen vor 15 Jahren. Und ich habe dann eigentlich so überlegt, ja, wenn es jetzt ein OC-Only sein soll, das mag ja gehen, aber an zeigenswerten Locations liegen ja meistens schon GC-Only-Caches. Ne? Da wird es schon schwierig. Ne? Nee, kannst du ja ein OC-Only dazu packen. Ja. Ich würde einen Abstand von 2 bis 3 Meter wählen. Das gibt auch mal viel Freude in den Logs bei Groundspeak. Die optimale Abstandsregelung in diesem Fall ist 1,61 Meter. Ne? Ich hatte das ist kein Witz. Ich habe tatsächlich aus Versehen einen in Hamburg auch, also fast schon auf den Groundspeak gelegt. Im Prinzip gehst du, ist da so ein Parkhaus und da sind Gitterstangen außen, wie das ja üblich ist. Hm. Und die sind hohl, die Rohre. Und das obere Rohr, da lag wohl ein Groundspeak schon drin. Den habe ich echt nicht gesehen. Und im unteren Rohr habe ich weit reingeschoben. Und dann ging das los. Wenn du die Loks allein liest, ich habe da einen FTF gelockt, der nächste, ich doch auch, aber stand noch keiner im Logbuch. Da hatte er sich bei dem Groundspeak Cache eingetragen. Ach, herrlich. Da war völliges Chaos. Ich habe den dann noch 2 Tage auch gleich wieder, was heißt zwar 2 Tagen, als die ersten Logs kamen, habe ich das Ding auch gleich wieder archiviert, weil das wollte ich den Jungs jetzt auch nicht antun. Es macht aber auf jeden Fall, das, also so, wenn ihr echt mal Freude haben wollt, macht das so. Da habt ihr richtig Spaß dran. Legt einfach ein OC-Only direkt auf den GC-Cache. Genau, und den GC-Cache, wenn ihr ihn findet, einfach die natürliche Erdhöhle ein bisschen tiefer machen und dann drüber. Wenn das eine Erdhöhle ist, einfach ein Stück tiefer drücken und euer Paddling oben drauf. Also mir selber ist das ein einziges Mal passiert, auch irgendwo beim Jägerstand. Wo ich den Cache gemacht, gelockt habe, und komme nach Hause und lese den hin von dem GC-Code und denke, der passt ja überhaupt nicht zum Cache. Habe ich den Oda angeschrieben. Ich geschrieben, sag mal, Hint ist so und so und ich habe den aber da gefunden. Und dann schrieb er, ja, okay, den Scheiß kenne ich schon. Da hatte er unten am Fuß von dem Jägerstand den Cache und der OCO, der war direkt unter den Cache, unter den Jägerstand genagelt. Also du musstest dich bücken für den GC und oben hing der OC. Das war auch eine super Idee. Ach, herrlich, ey, also wirklich. Das ist auch der größte Nachteil bei verschiedenen Plattformen. Ja, das ist das Problem halt, ne? Deswegen ist das mit OC-Only-Caches und guten Locations halt wirklich nicht ganz einfach, damit es da keine Probleme gibt. Ne? Aber wie gesagt, vielleicht ist es mal eine Idee, am 13.8. sollte dieser dann veröffentlicht werden. Ja. Also wie gesagt, Cachen wie vor 15 Jahren, große Dose, 3 Aldi-Tüten drum. Hasengrill oben drauf. Auf mit dem Cache in FIFA 15, muss ich immer an diese Homepage denken. Die ist aber auch immer wieder geil bei Open Caching. Warum sie die nochmal in diesem Leben loswerden, das ist ja schlimmer als das fehlende Nano-Symbol bei Groundspeak. Guck mal, Mika schreibt schon, bitte, hat die Schnauze schon voll. Nein, weil wir wollen das jetzt mal. Leute, wenn ihr Lust dazu habt, macht das mal. Vielleicht ist das tatsächlich mal für Open Caching das Ding. Ich fand nur interessant, das hatte ich da irgendwo gelesen. Die Website erreichte bald eine große Bekanntheit in der deutschen Community, das so zur Entstehungsgeschichte oder zur Vergangenheit von OC, und konnte nach 3 Jahren rund 10.000 Geocaches und über 200.000 Logs verzeichnen. Inzwischen sind es 26.000 aktive Caches. Das heißt, in 12 Jahren sind es dann gerade mal, hat sich gerade mal verdoppelt. Ne? Ja, also am Anfang war der Hype auch da 2-3 Jahre und dann ließ das auch schnell nach. Also als auch diese Probleme auftraten mit doppelt, also an einem Platz 2 Stück und so, das war für viele so ein Grund, wo sie gesagt haben, nee, das will ich nicht. Also das muss man kleiner schreiben auch gerade. Oder einfach ein zweites Logbuch für OC in den GC legen. Das ist gut, dann können die Oder sich auch abwechseln mit der Wartung. Nee, jetzt mal, das, was mir so einfällt, ist halt, dass, wenn ich eine große Dose lege, ich sag mal, so eine große Logdose kostet irgendwie 8 Euro oder 10 Euro, ne? Ja. Da ist natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis bei GC besser. Ne? Da kriegst du nachher 200 Logs, dann kannst du es mal runterrechnen, was pro Log die Ausgaben waren. Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt. Bei OC, da wird es dann pro Log ganz schön teuer. Ja, ne? Aber da halten die länger, da werden die nicht so oft auf und zu gemacht. Das ist überhaupt eine gute Idee hier im Chat. Natürliche Erdhöhle, lassen wir das bald mal auf den Handtuch stricken. Also macht bitte zwei Handtücher davon. Ich kenne eine Frau Schlemmerkescher, die nimmt bestimmt auch eins. Die Freundin, die findet dieses auch sehr schön mit der natürlichen Erdhöhle. Das war DJ nicht. Schreibt gerade, es gibt auch Dosen mit Mittentrenner, das stimmt. Es gibt sogar welche, der Junior hat für die Schule jetzt so eine bekommen, also mit vier Fächern. Dann kannst du auch noch für extremcaching.de ein Logbuch einlegen. Ne? Der Chat ist heute gut drauf, muss ich sagen. OC ist immerhin die zweitgrößte Plattform worldwide. Bist du da sicher? Hast du mal mein Navi-Cache nachgezielt? Fragen kannst du ja nicht mehr. Das Ding wird ja seit 8 Jahren beantwortet dann niemand mehr. Ach, herrlich. Naja, also wie gesagt, Leute, denkt an OC 13.8. Und sucht irgendeine alte Lock-and-Lock-Dose raus. Ja. Also unterstützen, warum nicht? Also, ja. Ich überlege tatsächlich auch eine auszulegen. Ich habe noch ein paar alte Dosen rumliegen, die schon ein bisschen zerschrabbelt sind. Die sehen tatsächlich aus wie 15 Jahre alt. Und ich habe auch schon eine Idee, wo ich sie hinlege. Von daher, vielleicht mache ich mal ein OC-Only. Ja, okay. Übrigens, ich habe gerade, Mika hat mir einen empfohlen. Mika, hast du getrunken? Das ist ein Groundspeak. GCGDFE, also GCGDFE, der heißt A Nice Little Walk and Back Again. Der hört sich ganz cool an. Und ich glaube tatsächlich, den habe ich sogar schon mal auf der Liste gehabt. Den wollten wir schon mal machen. Und ja, da hatten wir allerdings so 20 Stück in ganz Schweden uns rausgesucht. Und der ist irgendwie da sind wir nicht zugekommen. Der klingt aber auch gut, doch, ja. Ja, aber wie gesagt, ich habe auch noch ein Jahr Zeit. Ich sammle die lege ich mir alle schön ab. Kommt schon mal ein Link hier eben. Und dann ich gucke gerade mal, der liegt auch schön zentral. Ja. Ein bisschen mitten nirgendwo da. Ja, ja. Muss ich auch sagen, sieht ganz gut aus. Na gut, jetzt schweifen wir schon ins Endlose. Open Caching Geburtstag haben wir. Dann haben wir, ein Zombie ist wieder erwacht. Ich kann mich auch entsinnen, dass es den früher gab. Es gibt den Blog geocachingfranken.de und der ist wieder neu aufgesetzt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie gut sie es diesmal hinkriegen, kann ich nicht sagen. Ich fand aber den Blog damals eigentlich immer ganz brauchbar. Also das, der Tradi auf der ISS, ja, nee. Den Geocaching Franken, die habe ich früher auch mal verfolgt, eigentlich. Das war ja, immer die ganz haben den jetzt wohl komplett, also ein Relaunch und so. Also die alten Sachen sind wohl auch weg. Also er kann das konnte er wohl nicht übernehmen oder so. Ich hatte das nur so irgendwo gelesen. Aber zumindest möchte ich es mal erwähnt haben. Auch wenn es. Ist das denn Konkurrenz oder darf ich das denn nicht erwähnen? Das ist eigentlich, egal. Das ist ja eigentlich nur ein Blog, ne? Ja. Ja. Aber die fand ich immer ganz gut. Mal sehen, kann man eine Chance, soll man immer geben. Abonnieren. Wenn es einem nicht gefällt, abonniert mal wieder ab. Fertig ist. Wir haben ja eigentlich auch keine Konkurrenz. Das sind ja nur alles, die anderen Blogs versuchen ja so gut zu sein wie wir. Ne? Ach so, ja, unser Blog leidet jetzt auch ein bisschen im Moment. Ich habe auch im Moment keine Themen zum Schreiben, deswegen nicht wundern, ist jetzt auch ein bisschen Sommerloch. Ich habe immer das Problem, ich hätte ein paar Themen, aber ich komme nicht dazu zu schreiben. Ja, musst du mal machen. Ja, das Zeitproblem im Moment so ein bisschen. Ich habe in vielen Bereichen haben die Leute keine Arbeit, wir haben zu viel Arbeit. Das ist, weiß ich auch nicht. Irgendwas machen wir falsch. Oh, das ist doch gut. Ja. Naja, dafür haben wir einen Sonderpodcast rausgebracht. Habe ich schon überlegt, vielleicht mache ich sowas öfter mal, aber keine Ahnung, weil es scheint ja gut angenommen worden zu sein. Müssen wir mal gucken. Ich hatte schon überlegt, ob ich einen Sonderpodcast mache über meine Erlebnisse im Nancy-Land. Ne? Oh Gott. Ja, hat Spaß gemacht, ja. War toll. Also, wie wär's denn, mal ganz kurz, Stellinger schreibt gerade, wie wär's denn mit Gastbeiträgen? Wir hatten sogar schon mal einen, der ja nebenbei mal mitgeschrieben hat, der hat dann aber auch irgendwie, glaube ich, das Cachen eingestellt. Also wenn einer Gastbeitrag bei uns da haben möchte und wir dass er unsere Linie ist. Wir lesen ja eh quer. Also veröffentlicht wird er eh nur, wenn wir ihn freigeben. Und wer da Interesse hat. Also wer Interesse hat, jederzeit. Denn wir sind ja dann hier auch mal so regional, so ein bisschen auf den Norden, wenn wir Cash-Runden empfehlen, um kleine Beiträge dazu schreiben. Wenn ja jemand mal aus dem Süden auch mal was, warum nicht? Gerne. Ja. Jetzt weißt du, was wir völlig diesmal vergessen haben. Das fällt mir jetzt gerade ein. Da schäme ich mich jetzt auch ein bisschen, muss ich sagen. Die Kommentare. Stimmt. Packen wir sie mal in die Mitte rein, weil das nehmen wir jetzt mal so heute ein bisschen schneller durch. Ich muss mal eben gucken, 3 sind im Spam. Das ist aber auch tatsächlich Spam. Okay. Das ist mir, nein, wenn die Leute kommentieren, und diesmal haben sie echt viel kommentiert, fand ich richtig, richtig gut, dann möchte ich die auch, dass wir die einmal wenigstens mal kurz durchgehen. Das gehört dann schon dazu. Genau. Genusswandern auf dem Schluchtensteig. Kann man Schluchtenscheißer kenne ich auch. Genussscheißen auf dem Schluchtensteig, ja. Wann war denn der letzte Podcast? Das muss also 16.06. gewesen sein. Genau. Da waren Kommentare zum Beispiel. Der Dr. Ringding fing an, das war der mit dem Podcatcher, der hat uns gleich als erstes mal darauf hingewiesen mit dem RSS-Feed, da kam auch schon gleichzeitig vom Glider und aus allen Richtungen kam das, haben sie auch alle recht gehabt, da sind wir durcheinander gekommen. Ach genau, und dann 19.06., da kam dann von Dr., ich glaube, ich kann das immer noch nicht richtig, Physalis. Ich lese es mal vor, weil das ist wirklich, wir haben uns ja sehr lustig drüber gemacht und auch drüber aufgeregt, deswegen lese ich es mal vor. Guten Tag zusammen. Besten Dank für das Interesse an meiner Tätigkeit respektive der Arbeit der Reha Dr. Puh. Leider stimmt der angegebene Link für meine Reha nicht. Dieser lautet GC7Q1NR. GC7Q1NR. Wäre nett, wenn ihr das korrigieren würdet. Habe ich getan. Eure Meinung über meine Tätigkeit ist eine Sache. Damit kann ich gut leben und akzeptiere ich ohne weiteres. Aber die Qualität der Recherche in diesem Zusammenhang ist leider nur sehr oberflächlich. Es steht euch selbstverständlich frei, das zu ändern und einen Augenschein vor Ort zu nehmen. Aussagen wie das Abwaschen von Oma auf dem der Asche von Oma auf dem Teddy oder künstlich gealterte TBs werden durch mich wieder rückgängig gemacht, stimmen so einfach nicht und muss ich kategorisch zurückweisen. Die Aussprache des Kescher-Namens bedarf auch einer Korrektur. Ausgesprochen wird er Furia. Danke für die Kenntnisnahme, beste Grüße und bleibt gesund. Ja, kann man alles machen, kann man auch lassen. Ich brauche keine nähere Erklärung, ich muss mir das auch nicht näher vor Ort angucken. Mein TB hast du deine Finger nicht dran zu nehmen. Ende jeder Durchsage. Ja. Also ich weiß gar nicht, was er da mal diskutieren will. Das sind nicht seine TBs, da hat er nichts dran zu fummeln. Ende. Oder gibt es da noch irgendwie, ich weiß gar nicht, was man da noch... Nee, ich weiß auch nicht, wie er erkennen will, ob der künstlich gealtert ist, wenn das gut gemacht ist, oder ob das auf der Reise gealtert ist. Ne? Also wie will er das erkennen? Wenn es gut gemacht ist, erkennt er es nicht. So, und, Also er hat einfach nichts an fremden TBs zu fummeln, ohne zu fragen. Ich meine, der kann er sammeln, wie er will. Also no go. Es gibt ja anscheinend Leute, die bringen ihm die Dinger dahin. Nee, das ist auch, selbst das, aber ja, die bringen ihm. Was sind da nicht ihre? Ne? Eben, das sind aber nicht ihre und damit hat er damit dann nichts dran zu fummeln. Also da kannst du immer noch drehen und wenden, wie du willst. Ne? Ich finde es immer noch suspekt, aber gut, jeden seinen. Ja. Kissen. Ja, man kann ja nichts machen. Wenn das meiner wäre, kann man letztendlich trotzdem nichts machen. Ich finde es einfach trotzdem völlig daneben. Also da hat keiner, wenn er jeden Einzelnen kurz anmelden würde und sagen, sag mal, soll ich den mal in Ordnung bringen, hätte ich überhaupt kein Thema dabei, wäre gar kein Ding. Aber das ungefragt zu machen, nee, no, never. Genau. So, dann hatte Geocache noch was, den Hinweis, dass das Quicksilver-Puzzle-Tool nicht mehr funktioniert. Das ist tatsächlich so. Im Moment funktioniert es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon geändert wurde. Ich hatte danach mal geschaut. Ah. Da gab es wohl irgendwie, Jigidi da irgendwas gemacht. Im Moment lassen sich halt mit dem Tool die nicht lösen. Ich habe aber neulich gesehen, bei Twitter haben sich einige unterhalten, es gibt wohl irgendeine andere Möglichkeit, die lösen zu lassen. Ich müsste mal nachgucken. Ja, sieh zu. Da hat mich jemand darüber aufgeregt, dass es einen neuen Cache von mir gibt, der ein Puzzle enthält. Und dann gleich gesagt, ja toll, dann hast du 5 Sekunden gebraucht, um das Puzzle zu lösen und bist immer noch nicht weiter. Ja, bei einem D3,5er reicht es nicht, um das Puzzle zu machen. Ne? Ja, also auf jeden Fall, das funktioniert nicht. Wollte ich gerade sagen, wenn es so hoch eingestuft ist, ich muss mal eben auf den Chat eingehen hier, wieso bei uns so viele Doktoren zuhören, Elite-Podcast, hier ist selbstverständlich. Alle 5 Minuten verliebt sich hier ein Hörer. Also keine Frage. Wir podcasten jetzt. Ne? Und guck, Traveling Jack schreibt doch gerade, Navicash kann er sich sogar noch anmelden mit seinem Account. Ja, funktioniert auch, wunderbar. Also das ist das Problem. Neu anmelden geht leider nicht. Nee, das stimmt, dann bügelt er irgendwie ab. Das habe ich auch mal versucht. Aber wenn du noch einen Account hast, kannst du da immer noch was machen. Na, herrlich. Vielleicht schicke ich ihm eine verrostete Karosserie mit DB-Marke. Ja, hat er ein bisschen länger dran zu tun. Da freut er sich, glaube ich, noch. Ich glaube, der hat nichts anderes im Leben. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern das wirkt auf mich halt so. Davon gibt es ja einige beim Geocachen. Da kommen wir gleich nochmal zu. 150 Kilometer, 5000 Höhenmeter, 8 Etappen in den Bergen von Mallorca. GC50 TJ9. Ja, Mika, wir wollen Geburtstag feiern, uns nicht umbringen. Eike wird 60, nicht 16. Also das ist nicht ganz das, was wir, glaube ich, in unserem Leben noch machen wollen. Na gut, Kommentare weiter. Genau. Danke für den Projekttipp. Ich muss noch mal nachhacken. Das ist Zack hier. Ich weiß gar nicht, was er da... Irgendwas mit seinem TB-Coin-Friedhof. Genau, dann gab es von Josef Scharnitz gab es auch noch einen Kommentar zu dem Buch. Und zu... Ich wollte gerade sagen, Marc Nielix war noch dazwischen. Der bedankte sich noch mal, dass er... genannt wurde. Aber richtig, Josef hat das auch. Hat er mir auch geschrieben, dass er es auch gekauft hat. Hm. Ja. Also, er ist nett formuliert, aber der gleichen Meinung wie wir. Ja, genau. Was hat er denn? Aber er hat nicht nur über das Buch geschrieben. Nee, er hat so gerade zu Monaco noch einen Hinweis gegeben zu einem Link, zu einem Blog, wo man das mal nachverfolgen kann. Bei Weltraum F4. Genau, also Graz Monaco, die Wanderung, genau. Genau, das findet ihr in den Kommentaren zur letzten Folge, da ist der Link drinne. Das mit dem Hype, da hat er auch recht, an Corona hat das so einen Hype gegeben. Ich habe auch das Gefühl, die Zeitungen im Moment stürzen sich alle drauf. Ne? Ja, also, Sommerloch. Ne? Ja, aber extrem dieses Corona Jahr. Corona-Loch, ja. Das mit dem Geomüll hat er auch nochmal geschrieben. Das ist natürlich wieder, da meldet sich da keiner so richtig drauf. Das will auch keiner anfassen. Ja, gut. Okay. Dann haben wir Louis Seifer. Oh, der hat auch wirklich einen langen Text geschrieben. Der sieht das, glaube ich, auch so ähnlich mit an seinem Eigentum. Hat sich keiner zu schaffen zu machen. Die Coin-Friedhöfe kannte er auch. Also mir war das echt neu. Also ich kannte sowas vorher auch nicht. Also das war mir auch sehr neu. Also gut. Wollte ich gerade sagen. Also von Zaki war das jetzt das erste Mal, dass ich was vom Coin-Friedhof hörte. Erst bei der Recherche fiel mir dann auf, okay, doch, die scheint es ja schon ewig zu geben. Und wir müssen uns natürlich auch, das fällt mir jetzt auch bei Louis Seifer, wir müssen uns auch nochmal entschuldigen. Der Cash mit den ganz vielen Schrauben kam natürlich nicht von Matti. Ne? Ja. Sondern der hatte uns so einen Hinweis gegeben. Ja. Und Luis schrieb hier aber zum Cash nichts für schwache Nerven. Ja, ich habe ja gesagt, es wirkt so, als wenn jemand basteln wollte, das nicht kann, so wie ich das halt auch einer wäre. Aber ja. Tatsächlich war es wohl handwerklich gut gemacht. Ne? Ja, aber eben trotzdem natürlich tierisch nervig. Also ich will es mal nicht vorlesen, weil es wäre ein bisschen sehr gespoilert. Aber es ist halt, geht um 300 Schrauben. Also das ist halt so. Ja, und wenn man dann halt liest, er hat dann geschrieben, er lag quasi knapp 2 Stunden im Gras. Ja, hätte ich nicht gemacht. Also nicht, um den Cash zu machen. Vielleicht hat er unser Podcast nicht mal gehört, dann ist es schon okay. Oder er ist verabschiedet. Ja, danke. Offline kann man ja auch gut weiterhören. Kein Problem. Ja, genau. Er hat auch noch geschrieben, ja genau, er sagt ja auch, also unter 3 Stunden ist ja gerade mal so ein, ist ja der Vorspann. Recht hat er. Die Länge ist super. Genau, alles unter 3 Stunden ist ja nur ein Intro. Sind also einige längere Kommentare tatsächlich auch, ne? Auch von Pinibaldi. Ja, wir wollten jetzt auch nicht zu sehr in die Länge ziehen, aber ich will es trotzdem einmal durchgewiesen. Viele jüngeren Folgen, vor einigen Jahren, hört uns wieder einer, der sonst keinen hört, das ist immer besonders schön. Aus Sachsen. 3 Stunden Folge echt zu lang sind, aber das macht ja nichts. Genau, hört man einfach in Folge. Genau. Was haben wir noch? War noch was Wichtiges? Nee, eigentlich. kommen wir heute ein bisschen kurz, aber wir werden dann nächstes Mal wieder mehr darauf achten, weil das ist mir schon wichtig. Ich habe es diesmal echt vergessen und jetzt ist es ein bisschen schwierig, das so reinzuschmeißen. Ich glaube, das ist, wenn man die Konserve gehört, dann irgendwie doch sehr schwer. Also lest es ausnahmsweise dieses Mal durch. Es sind wirklich sehr viele Kommentare und ich finde auch wirklich sehr gute Kommentare. Also es lohnt sich wirklich dieses Mal auch die Kommentare durchzulesen, weil die sich wirklich Mühe gegeben haben, da mal was zu schreiben. Genau, genau. Ebenso gab es halt auch ein paar Kommentare zu der Extra-Folge aus Kappeln. Ja. Wer die nicht gehört hat, 30 Minuten Reisebericht von Jörg. War ganz informativ. Kappeln kann man machen, muss man nicht. Einfach reinhören in den Podcast. Viel weiter brauchen wir da gar nicht drauf eingehen im Moment, weil da habe ich alles gesagt. Ja, aber wie war es denn bei Nancy? Ja, also ich sag mal so, das Ziel war ja eigentlich, dass ich mit dem Junior, machen wir einmal im Jahr, machen wir so einen Campingausflug am Wochenende. Diesmal sind wir von Freitag bis Montag unterwegs gewesen. Und der Wunsch vom Junior war, er wollte ans Wasser. So, und ich bin ja eher so der Bergtyp. Und dann hatte ich zuerst eigentlich gedacht, wir fahren vielleicht so an den Edersee. Aber da gab es jetzt im Campingplatz keine freien Plätze. Ist ja im Moment eh schwierig, alle gehen campen. Also nur du mit Sohn jetzt, oder? Nur ich mit Sohn, genau. Ach so, okay. Und dann sind wir quasi in Plön am See gelandet. Ein sehr toller Campingplatz mitten im See auf so einer Landzunge, drei Seiten Wasser. Richtig klasse. Und ich hatte dann so geguckt, was kannst du so machen, und hatte so gesehen, okay, so um Plön herum ist alles eher so normale Caches, war auch nichts Besonderes, Großartiges bei. Und das ist natürlich nicht weit vom Nancy-Land weg. Und dann habe ich gedacht, okay, ich wollte immer nach Malente, weil ich da als Kind mal auf Klassenfahrt war, wollte ich mal hingucken, wie es ist. Warte, ganz kurz, Nancy, das, wie, weißt du, so viel auswendig wieder geschrieben wird, für die das jetzt nicht wissen, das ist ein Cache-Owner. N-E-N-D-Z-I. Genau, und Nancy. Der ist ein ganz bekannter Cache-Owner, der macht da sehr... Sehr, ja, so, der hat da so in der Ecke Bastelarbeit, nennen wir es mal so. Genau, oberhalb von Eutin hauptsächlich hat der die ganze Gegend quasi bedost, würde ich mal sagen. Er hat viele, viele Caches gemacht, hat auch viele Favoritenpunkte. Da frage ich mich halt aber dann manchmal, warum. Weil da also viel Arbeit drin steckt. Also ich sag mal so, wir haben dann angepeilt natürlich den, der die meisten Favoritenpunkte hatte, weil ich weiß halt, der Junior hat einen eigenen Cache-Account und macht das auch ganz gerne, aber halt nicht viel. Also 2, 3, 4 Caches am Tag ist okay oder halt eine kleine Runde von 2 Stunden, aber dann hat er auch keine Lust mehr. So, dann haben wir gedacht, okay, fahren wir nach Malente, gucke ich da mal hin, nehmen wir uns halt 1, 2 Caches von Nancy mal raus, die picken wir uns raus. Und da habe ich mir diese Crazy Box, Big Box Challenge von ihm genommen, die die meisten Favoritenpunkte hatte. Und ich muss mal sagen... Ist das die Telefonzelle? Ja. Wo man auch drin Fahrrad trampeln muss. Ja, mittlerweile irgendwie, also ich habe es mit der Hand gemacht, jetzt geht es noch mit der Handkurbel. Oh, okay. Aber am Hof bei ihm praktisch, ne? Ja, genau, also ich habe quasi, ich habe auch nicht verstanden, warum man den Cache so weit auseinanderziehen muss, warum man irgendwie 800 Meter bis vom Start bis zur ersten Station hat. Okay, wir sind dann mit dem Auto gefahren und haben dann lustigerweise genau da gepackt, wo nachher auch das Final war. Das habe ich aber auch erst wahrgenommen, als ich wieder zurücklief. Und ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Für mich sind solche Caches nichts. Mich hat das überhaupt nicht umgehauen. Irgendwie. Ich fand das überhaupt nicht interessant. Was musste man eigentlich machen? Also, man musste irgendwo drin rumbohren, ne? Also du hast eine Zwischenstation, da findest du quasi den Hinweis, wie du diese Zelle aufkriegst. Und in der Zelle musstest du halt loggen und da musstest du quasi Strom erzeugen und hattest so eine Bohrmaschine und hast dann quasi ein Loch gebohrt. So. Und du hast es mit der Hand gemacht, das macht unser Chat ganz fickrig. Und ich muss mal so sagen, also als ich diese Kiste da aufgemacht habe, das war mir alles viel zu viel. Es hat da an allen Ecken war Licht, waren irgendwelche Boxen, war Ton, war Deko-Füllefanz und das passte auch alles irgendwie nicht zusammen. Und das stimmt. Das wäre für mich ein richtig schöner Cache gewesen, hätte er diesen ganzen Füllefanz da nicht drin gehabt, weil das hatte kein System. Ja, stimmt. Und da war halt tatsächlich, es war einfach zu viel. So, dazu und, muss man mal sagen, auf dem Zaun daneben, das ist ja sein Grundstück, stehen 2 oder 3 Webcams, alle auf diese Telefonzelle gerichtet. Ja, aber innen drin ist ja auch einer. Mhm. Also das, ich habe jetzt keinen Zettel gesehen, der da einen darauf hinweist, dass man da gefilmt wird. Ich glaube, am Zaun stand das dran. Also. Aber ich habe auch in dieser Telefonzelle auch, das war halt auch zu viel, also zu viel Zettel, die auch an der Wand hingen, was man alles machen soll. Und das ist halt so, du kriegst halt auch eine Anweisung, wie du locken sollst. Dadurch, dass der Junior aber nicht in diese Telefonzelle mit rein wollte, weil ihm das einfach auch alles zu viel war, musste ich das alleine machen und habe dann quasi meinen Log-Eintrag vorbereitet, mir das Loch gebohrt und habe vergessen, mir eine Zahl aufzuschreiben. Man hört mein Pudding essen. Seid froh, dass keine Salzstangen sind. So, und nee, wir waren auch in der Telefonzelle. Ich fand die auch nicht so. So, nee, also es war mir einfach zu viel und ich habe mich dann tatsächlich gefragt, okay, also da hat er sich Mühe gegeben und das ist ja von der Idee nicht schlecht, aber mir war es too much. Da habe ich gesagt, okay, wir machen noch einen Cache von ihm. So irgendwo in der Nähe. Ja. So, dann sind wir die Straße quasi weiter hoch aus dem Ort raus und da konntest du aber, da liegt quasi alle 250 Meter ein Cache oder so. Und du konntest aber zum Beispiel nicht wirklich anhalten und mal aussteigen, weil die Straße total schmal war, nicht einsichtig, überall Kurven. Mhm. Und wenn du da am Straßenrand hältst, dann war mir klar, also entweder ist es der Außenspiegel oder das ganze Auto, was kaputt ist. So, also habe ich mir einen Cache ausgesucht, der quasi, wo man vernünftig parken konnte in so einem Feldweg. Und der hatte 80 Favoritenpunkte. Und da habe ich mich erst recht gefragt, warum. Weil das war einfach, der war nicht mal gut getarnt. Der war vielleicht handwerklich, da war das Loch toll gebohrt in den Stein. Aber da war überall, also überhaupt nicht. Und dann habe ich nachher so überlegt, ja, wenn du aber erstmal so einen Namen hast, weil er sagt, ja, oh Nancy, ja, ne? dann rollen die Punkte irgendwie so. Ne? Und also, wie gesagt, mich hat da überhaupt nichts. Also ich bin da vielleicht nicht für gemacht. Ich fand tatsächlich, da wo dieser Tradi, den wir gemacht haben, da war die Aussicht schön. Der Cash war so, da bist halt, der Junior findet selten relativ schnell Caches, der muss lange noch suchen. Der hat, bevor ich überhaupt ansatzweise in die Nähe kam, hat er das Logbuch in der Hand gehabt. Ich dachte, ja, super getan, weißt du? Wenn er den schon findet, ne? So, und also deswegen, ich bin eher so für Caches gemacht, wo man dann auch wirklich mal 500 Meter läuft und eine schöne Landschaft hat zwischendurch oder einfach seine Ruhe hat. Ich brauche das nicht. So, und ich bin aber trotzdem auch von dieser Videokamera-Geschichte auch jetzt noch nicht wirklich überzeugt. Also so richtig das geil finde ich das nicht. Ne? Also wir standen ja auch drin. Wir waren mit Team Spikeman da. Die cachen ja eigentlich schon gar nicht mehr. Und wollten uns den einen halt mal angucken, weil der eben so hoch dekoriert war. Nach 2 Minuten stand dann da der Ona hinter uns und laberte uns voll und wir alle 4 ignorierten ihn. Also guckten ihn zwar an und zumindest die Frauen sagten, ach ja, so. Und ja, aber irgendwie merkte er das zumindest mal, dass wir gar nicht reagierten und irgendwann sagte, ja, dann lasse ich euch jetzt aber alleine, dass ihr in Ruhe genießen könnt. Ich habe echt gedacht, jetzt ja. Geh. Also ich meine, er hat ja wirklich viele Favoritenpunkte. So, und es gibt aber auch einige, die wohl was hermachen vielleicht. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur 2 Stück von ihm gemacht, da weil sich das nicht anders ergab und weil ich auch keine Lust mehr hatte nachher. Aber das hat mich wirklich jetzt überhaupt nicht überzeugt. Und ich habe auch damit gerechnet, dass er rauskommt irgendwann, weil man konnte das Fenster sehen, drin stand ein Laptop und der war an. Und Autos waren auch auf dem Hof. Also ich hatte das schon mit gerechnet. Ich hatte auch schon die Bohrmaschine so im Anschlag, dass ich sie um 180 Grad hätte drehen können. Aber wir sind verschont geblieben. Vielleicht auch hat er auch gemerkt, dass ich da auch nicht zufrieden war. Genau. Ja, ich weiß auch nicht. Also wer Basteleien mag, ist da sicherlich nicht verkehrt, aber man muss dann wirklich die Basteleien auch mögen. Also alles andere ist, weiß ich auch nicht. Und ich würde mal sagen, in der Gegend zieht er halt an. Ja. Weil da ringsrum, also die Caches, die ich da jetzt so gemacht habe, die waren alle okay, aber ganz normale Pettlinge oder so, also nichts Besonderes. Von daher auch die Landschaft alle ist schön. Ne? Nancy-Land und bla. Ja. Und das Problem ist, dass irgendeiner bringt das dann erstmal auf, dann befeuert er das selber noch ein bisschen und dann nimmt das so eine Dynamik an. Und dann wird da auch Sachen gelobt, die nicht zu loben sind. Also ist ja Arbeit drin, da glaube ich. Naja, und die liegen auch teilweise 8 Jahre schon. Ne? Also die sind wahrscheinlich auch, da ist auch guter Wartungsaufwand dabei, also da wird er schon genug zu tun haben. Also der macht sich da echt schon Arbeit, das muss man ihm schon lassen. Aber er nervt halt auch gerne mal die Cacher und naja. Aber Ludi schreibt, Herdentrieb beim Pfaffi geben, genau so ist das. Wenn einer erstmal, denn deswegen habe ich mich gefragt, bei diesem Tradi da mit 80 Favoritenpunkte, wofür? Ja, das ist so ein, naja, das ist Nancy Cash. Ne? Und er hat auch irgendwo einen Cash auf dem Weg von diesem Hochdekorierten gehabt. Da stand dann auch dran, irgendwie kein typischer Nancy. Wo ich dachte, ja, schreibst du, was ist denn das? Schreib doch einfach ein ganz normaler Tradi, kein typischer also Nancy. Also die Big Box ist gelegt 21.05.2013. Ich gucke jetzt gerade mal rein, nämlich live. Hat 1998 Funde und 1819 Favoriten, also fast von jedem. Ja, 95%. Ich habe den am 31.05.2014 gelockt und ich habe keinen Favoriten vergeben. Nee, ich auch nicht. Komisch. Vielleicht sind wir beide die Schlampen. Ne? Ich kann mein Log ja vorlesen. Ich habe geschrieben, manche Dinge beim Geocachen werde ich nie verstehen und diese Umstände lassen mich staunen. Hier wurden wir fündig und konnten nach kurzem Kampf loggen. Ja. Ja, so ähnlich laut man auch. Bla bla bla, leck mir Arsch. Ja. Genau. Ja, diese Sachen werde ich wirklich nicht verstehen. Nee. Wie das so seinen Lauf nimmt und dann auf einmal so eine Dynamik kriegt mit Favoritenpunkten. Naja. Ja, also vielleicht kann Ihnen ja mal irgendeiner uns erklären, was wir falsch machen. Es gab keine Nachfragen von Favoritenverweigerung. Es gab auch keine Nachfragen, dass ich nicht gelockt habe, so wie er es eigentlich vorschreibt. Er schreibt was vor? Ja, er schreibt vor, dass man das Loch, das man da reinbohrt, bohrt man auf eine Nummer. So, und die habe ich bei mir halt nicht notiert. Ich wusste nur den Anfangsbuchstaben und die erste Zahl, aber nicht die zweite Zahl beim Junior, seinem Log. Du darfst ja auch keine Team-Logs machen. Jeder muss einzeln loggen. Da habe ich es mir vorher notiert. So, und hätte er mich jetzt angeschrieben und gefragt, Mensch, wie ist denn die Ziffer? Hätte ich gesagt, die sage ich dir erst, wenn du meine Videoaufnahme löscht. Ja, ich guck gerade, ich habe tatsächlich, ich habe mich eben schon gewundert, warum ich da A64 reingeschrieben habe. Ja, genau, das war diese beknackte Nummer da drinne. Ja, ja. Und ich habe ich habe dann gedacht, scheiße, jetzt habe ich so geflucht darüber, da habe ich tatsächlich nur noch mal vergessen. Man konnte nur noch F und 9 oder so lesen. Ja, also ich fand, also. Ja, was bringt die Nummer? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das habe ich mich auch gefragt. Was ja, da geht es darum wohl, dass du das auch wirklich gemacht hast. Ja. Du, wenn der sonst sowieso nichts anderes macht, dann soll er sich über jeden Lockzettel einzeln durchgucken. Ich weiß auch nicht, was er da macht. Also vielleicht spielt er mit seiner Frau, vielleicht haben die sich das aufgeteilt und spielen Lock-Bingo. Und wer zuerst einen Zettel voll hat, der darf wieder rüber über die alte. Ne? Ja, also die Nummern hat er, man bohrt da irgendwo durch und dann muss man da durch so ein Loch gucken und dann sieht man da irgendeine Nummer. Und es geht wohl darum zu prüfen, ob man wirklich da, ich weiß es auch nicht, ehrlich. Das ist alles irgendwie vereinfacht, die Lockkontrolle. Ja, im Prinzip glaube ich schon. Ich glaube einfach, er wollte irgendwas Besonderes machen. Ich glaube, das hat noch nicht mal irgendeinen wirklichen Sinn. Nee, das ist tatsächlich so ein bisschen, um zu zeigen, okay, Couch-Logger haben keine Chance. Ja, also so irgendwie so. Also vergesst. Also Nancy muss man mögen oder man mag es nicht. Ich für mich ist das immer das, da kann ich mir ein Malbuch kaufen oder ein Spiel oder ein Rätselheft. Das ist für also, mich. Ja, ich sag mal so, hätte er nur allein dieses Log-Erlebnis da drin gehabt und für mich persönlich, wenn das auf dem Grundstück bei ihm steht, diese Tarnung der Box hätte er auch weglassen können. Ja. Das war mir halt dann alles, ist mir mal einfach alles zu viel Bling Bling, zu viel Lautstärke. Ja. Und ja. Dann hätte ich tatsächlich auch einen Favoritenpunkt gegeben. Also war mir das nicht stimmig und einfach viel zu viel. Ja, das ging uns auch so. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Nancy Land, wir werden es nicht so bejubeln, tut uns leid. Landschaftlich schön. Keine Frage. Heißt auch nicht, dass die Caches schlecht sind, ne? Also nicht falsch verstehen. Die Caches sind schon okay. Ich finde sie nur nicht lange nicht so gut, wie sie da gemacht werden. Und das geht mir halt bei vielen Sachen so gut. Deswegen merke ich immer mehr, das hat nichts, also auch nicht unbedingt was mit hohen Favoritenpunkten zu tun, sondern einfach diese Gadget-Geschichten. Ja. Die liegen mir einfach nicht. Das geht mir bei den Fese das genauso. Da mag ich sie lieber als ihn, weil sie halt nicht so verspielt ist. Weil sie nicht so verspielt. Komm, dann, so genau wollen wir das jetzt nicht wissen, was du da mit den Onern machst. So. Feuchte Logbücher. So. Jetzt habe ich auch meinen Pudding aufgegessen. Ihr müsst doch verzeihen. Guck mal, ich bin ja schon Hörer. Ich nehme ja schon Rücksicht auf die Hörer und esse nur Pudding. Ne? Andere essen Salzstangen. Die Tarnung ist nur, damit die Nachbarn nicht meckern. Nee, das würde ich jetzt nicht sagen, weil da gibt es eigentlich nicht mehr wirklich viele Nachbarn. Ne? Also, weil er halt ganz ziemlich weit am Ende. Ich wollte gerade sagen, der wohnte ziemlich am Ende des Weges. Ne? Ja, ja. Ich glaube, auf seiner Seite war wirklich das letzte Haus und gegenüber war auch das Haus zumindest so weit zurück, dass es nicht stört. Ne? Stimmt, stimmt. Okay. Groundspeak. Ja. Hat auch, also die Newsletter, da gehe ich nicht mehr drauf ein. Das ist einfach, das ist so armselig und dämlich, dass ich da keine Lust mehr zu habe. Das ist doch nur noch Schrott, was die da schreiben. Aber was sie mal vernünftig gemacht haben, naja, also viele sind zufrieden, sagen wir es mal so. Es gibt ein neues Owner-Dashboard Wer also Cash-Owner ist, kann sich das mal angucken. Das soll jetzt die Übersicht bringen. Also ich persönlich muss sagen, so ein paar Caches habe ich ja. Ich finde das gut. Weil mir ist da zum Beispiel aufgefallen, man hat dann auch die letzten Logs seiner Caches, gleich auch mit Fotos, die dabei hochgeladen wurden. Ah, und da ist mir tatsächlich aufgefallen, mir hatte irgendjemand bei einem von meinen Multis geschrieben, dass man im Moment da nicht irgendwie ran kann, weil es da Probleme gibt, der Teilbereich ist gesperrt. Ja. Und ich hatte tatsächlich in diesem Dashboard dann gesehen, das Foto dazu, was er hochgeladen hat, das war mir vorher gar nicht aufgefallen. Da war tatsächlich der Bereich, eine Station von dem Multi gesperrt, weil da ein Altenheim ist und die Leute da im Moment spazieren gehen und halt keinen Kontakt wollen. Ja, okay, kann ich verstehen. Und daraufhin habe ich ihn auch erst disabled, weil ich vorher dachte, was will der eigentlich? Ne? Also das höre ich zum ersten Mal und warum soll man da nicht hinkommen? Und dann ist es mir eingeleuchtet. Ich fand es gut. So, und ich finde es so allgemein übersichtlich, dass man sieht, okay, wie viel sind im Moment eigentlich disabled. Bei meinen 6 Caches, die ich aktuell habe, oder 7, geht das noch. Aber es gibt ja auch Leute, so wie Nancy, die haben irgendwie 100 Caches. Ja, ja. Da ist das vielleicht schon mal ganz gut zu sehen. Gibt es irgendwo Needs Maintenance und so. Also von daher. Zumindest haben sie auch nichts kaputt gemacht. Also genau, die haben ja nichts geändert. Ist ja was dazugekommen. Ja, ja. Ich habe noch mal reingeguckt. Ich fand es ganz nett. Was mich enttäuscht hat, das ist jetzt aber also aus sehr subjektiver Sicht. Ich hatte so ein bisschen gehofft, als ich das las, habe ich gedacht, oh geil, endlich mal gucken, neuen Cache verstecken, ob da was einfacher wird. Nee, wird's nicht. Ich dachte, jetzt kann man irgendwie mal besser sehen, wo schon besetzt ist und so. Nee. Das eigentlich eher nicht. Aber ja, das hätte ich mir mal gewünscht. Wie gesagt, ich finde das ganz praktisch. Ja, das auf jeden Fall. Also ist auch optisch gut gemacht. Also das erschreckt mich langsam. Krautspeak hat was hinbekommen und das von Anfang an. Da ist irgendwas, kann da nicht stimmen. Ja, das stimmt. Da hast du tatsächlich recht. Aber zum Beispiel, wo wir gerade dabei sind, das haben wir nicht auf der Liste, aber das wollte ich mal erwähnen. Wie heißt jetzt hier diese aktuelle Challenge hier? Challenge? Wie heißt jetzt nochmal hier? Ist es Mary Hyde? Nee, was ist denn das hier? Memory Lane. Ach so, diese, oh Gott, ja, ja. Also Leute, liebes Headquarter, wenn ich es schaffe, ich nach 2 Tagen das durchzuspielen, ne? Ja, das da habe ich auch gedacht, das ist ja, also ich habe jetzt 725 Punkte und habe noch 171 Tage. Ja, Leute. Ja, das ist ja wieder so ein, ich muss mal gucken, ich habe jetzt 1117 Punkte. Wie viele Tage noch? 171? Ja. Ja, vielleicht gibt es dann später so eine 81er-Matrix, wenn du das 81 Mal geschafft hast oder so. Ich weiß auch nicht. Nee, es gibt natürlich Länder, da hast du natürlich jetzt immer noch Einschränkungen, ne? Also wo die Cacher vielleicht tatsächlich Probleme haben, ne? Aber trotzdem hätte ja man ja mal machen können, ich sag mal, dass wenn man die 2500er Marke überspringt, dass es dann nochmal was gibt oder so. Vielleicht so eine Bonusrunde oder weißt du, aber. Ich weiß auch nicht, was das soll. Also das war einfach, ein bisschen zu einfach, finde ich. Stellinger schreibt natürlich, denkt dran, dass das weltweit gilt. Ein Cacher aus Vietnam soll das auch können. Ja, aber ich glaube, die Hauptmärkte sind schon Amerika und Deutschland. Also klar, hast du recht, aber. Ja, deswegen hätten sie halt für die stark bedosten Länder halt das weitermachen können. Hätten sagen können, man macht eine Bonusrunde oder so. Ne? Ja. Wenn man fertig ist, dass man dann nochmal eine schwierigere Geschichte kriegt. Ja, ne? Oder irgendwelche Abstufungen, wie immer man das machen möchte. Ich fand es auch irgendwie, ja, kann man machen, muss man nicht. Memory Lane. Ja, läuft halt, sowas läuft bei mir halt nebenbei, aber ich habe dann irgendwann mal gedacht, nachdem ich da, wo du neulich auch im Wald warst, in Örl war, war ich damit durch. Ne? Ein Tag oder 2 Tage, na super. Ne? Ja, wobei, also den Cash-Tipp muss man jetzt einschränken. das muss man wirklich mal so sagen. Die sind gut, aber nur am Wochenende. Also ich bin jetzt in der Woche hin, ich habe jetzt mal Qualitätskontrolle gemacht. Wie hießen die Dinger noch? Rennstrecke oder so. Findet ihr ja bei uns in den Tipps. Genau, Heide Memory. Ja. Rennstrecke, irgendwas und Heidememory, genau. Ja, die sind ganz in Ordnung, die Caches, die waren auch alle zu finden, bis auf einen, da habe ich mir ein bisschen schwer getan. Das Problem ist, der ganze Wald war voll. Also Wanderer. Da sind 6 oder 7 Autos durchgefahren. Ich weiß nicht, wo die alle zugehörten. Dann kam so eine riesen Rodungsmaschine mit dem PKW vorweg noch, weil die sonst da gar nicht durchpassten irgendwie hintereinander. Dann kamen noch andere Kescher, die waren auch noch irgendwie besonders nicht geschickt oder ich suchte in Ruhe, während sie die Kreuzung fünfmal wechselten, weil sie irgendwie nicht wussten, wo sie hin sollten. Also das war... Aber ich war auch in der Woche da. Echt? Ich war auch also am Dienstag da. Hm? Nee, also ich da war wirklich voll. Aber also, du warst jetzt schon in der Urlaubszeit, ne? Ja, das ja. Vielleicht das Problem, ne? Aber ich glaube, das waren weniger Urlauber als alles Leute, die da gearbeitet haben. Also das war wirklich schon erschreckend. Ich hatte auch irgendwann keinen Bock mehr. Das war mir auch, also man muss es mal sagen, das ist schön einsam und abgelegen, aber die Strecke ist natürlich auch scheiß tot langweilig. Das ist ja Schachbrettmuster. Das ist ein Schachbrettmuster, ja. Da ist ja nicht eine Kurve, du läufst ja nur geradeaus. Aber das fand ich ja persönlich ganz gut. Echt? Weil wenn du jetzt zum Beispiel da Horden von Kescher durchlaufen hast an irgendeinem Wochenende, kannst du natürlich immer sagen, so, jetzt gehe ich einfach mal links. Ja, das stimmt. Weil du kannst dir aus dem Weg gehen. Das fand ich so ganz... Weil du siehst ja sonst, ansonsten siehst du ja echt, wo du eine Stunde später bist. Also das war beeindruckend da. Und also gut fand ich die Abstände auch. Die waren ja größer. Das waren ja doch 300-400 Meter zum Teil. Das fand ich richtig gut. Ja, und du brauchtest auch theoretisch kein GPS, weil an jeder Kreuzung konntest du einmal kurz gucken. Ja, ne? Das stimmt. So. Das und stimmt. Ich habe wirklich zwei Forstarbeiter gesehen. Ne? Einen mit dem LKW, der Spauchstimme aufgeladen hat, und einer hat Mittagspause gemacht im Jeep. Ansonsten wirklich keine Menschen. Und das fand ich schon echt bemerkenswert. Ne? Auf den 3 Stunden, die ich da war, wirklich keinen zu treffen. Ne? Ja. Das hatte ich. Guck mal, leider hat er nicht meinen richtigen Ansatz. Sie sollen sammeln, damit ich einen Privatwald kriege. So finde ich das in Ordnung. Ja, das. Was soll ich sagen? Ich bin ohne Hose durch den Wald gegangen, wie immer, und es hat keinen gestört. Ne? Vielleicht lag es doch da. Da kann ich mir sogar vorstellen. Also, das muss doch nicht mal einsam sein, aber die lassen dich ja auch nicht in Ruhe, die Penner. Jeder meint ja, dir seine Lebensgeschichte noch erzählen zu müssen da im Wald und ich will die alle nicht. Ach, naja. Na gut, wo ich gerade im Chat lese, in der Lausitz, wo lange kein Mensch mehr wohnt, das ist ja, glaube ich, auch ein Liedtext. Die Dosenfischer haben auch mal wieder Lebenszeichen von sich gegeben. Wen das interessiert, wer die überhaupt noch kennt. Ich wollte gerade sagen, ich habe es nebenbei mitbekommen, aber ich bin auch bei den Dosenfischern immer so ein bisschen außen vor. Naja, klar. Ist ja auch schon lange her jetzt mittlerweile. Also unter dosenfischer.de/Ausgabe/ haben sie sich jetzt halt mal gemeldet. Da ging gleich große Begeisterung durch den Blätterwald, hätte ich fast gesagt, durch die Kescher-Medien. Also sorry, ich meine das jetzt gar nicht böse, aber ja, die haben da jetzt mal eine halbe Stunde Werbeblock über ihre neuen Projekte gemacht. Was anderes war das nicht. Also da ging es nicht um Geocaching, da ging es auch eigentlich nicht wirklich um Dosenfischer, sondern sie haben halt jetzt ihren Gewerbeschein sozusagen abgegeben, den sie nicht mehr brauchen, worauf sie das, sie haben das ja gewerblich gemacht, Dosenfischer am Ende. Mhm. Und da haben sie jetzt einfach nochmal gesagt, wie es ihnen geht und was sie jetzt machen. Letztendlich war das nichts anderes als mal gucken, wer Lust hat, guckt euch mal meine neuen Projekte an. Was ja auch völlig okay ist. Also, nicht negativ oder abwerten oder so. Nur nicht, dass jetzt einer denkt, oh, jetzt kommen die, kommen wieder. Nein, das war einfach mal eine halbe Stunde ein bisschen erzählen. Kann man machen. Ja, gut, Ludi schreibt, hab nur ich Tonaussetzer zwischendrin? Oh Gott, macht keinen Spaß. Ja, also ich hab keine. Nee, du bist ab und zu mal laut und leise ein bisschen gewesen, aber ansonsten ging's. Jetzt werden irgendwelche YouTube-Videos, jetzt muss ich mal gucken, ohne Hose durch den Wald. Ja. Pause in Erdhöhlen, genau. Achso, da geht es um Brandenburg. Gut, das lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, also wer reingucken will und sich das anhören, geht eine halbe Stunde, kann man sich mal gut anhören. Kein Problem. Genau, wo wir gerade bei Brandenburg sind. Es gibt in Berlin-Brandenburg jetzt einen neuen YouTube-Kanal. Ach, der ist auch aus Brandenburg? Ja, der hat zumindest, ich habe mal geguckt, wo er jetzt das letzte Video unterwegs war. Das war so Berlin-Brandenburg drumherum, ja. Und ich würde mal sagen, Leute, ihr könnt erzählen, was ihr wollt, was ihr für eine ECGA habt. Ihr habt alle keine Ahnung. Ja, das stimmt. Vor einigen Reizgas hat er, glaube ich, auch dabei, ne? Wie sowas war. Und und rutschfeste Antisohlen. Ne? Also es geht um Lost Kescher, heißt der. Also Lost Blank Kescher auf YouTube. Der hat vor kurzem da seinen Kanal aufgemacht. Vorher hat er über Fahrräder berichtet. Und über Liegeräder und alles Mögliche. Und jetzt hat er Geocaching entdeckt. Das stimmt auch nicht. Nee, der ist nicht geschlossen. Ich kann ihn anklicken, dann kriege ich den hier. Ich wollte sagen, ich habe gestern noch das aktuelle Video von ihm also gesehen. Ich kann ihn auch zukleben. Ja. Der hat jetzt das Geocaching für sich entdeckt. Schreiben tut das sogar richtig, sehe ich gerade, nur er spricht es falsch aus. Und da hat er dann über seine Ausrüstung. Wobei ich mal eins sagen muss, ne? Das wurde ja über Twitter und Facebook, da war ja die Hölle los, als der loslegte. Man muss das vielleicht mal kurz beschreiben, für die, die es jetzt gar nicht kennen. Also da ist so ein, weiß ich nicht, wie alt ist der, 30-Jährige oder so. Ja, Ende 20 hätte ich auch gesagt. Ja, ist jetzt losgegangen und hat jetzt angefangen mit Geocaching und hat jetzt darüber berichtet. Und das ziemlich gruselig. Also er hat gar keine Ahnung, wovon er da redet. Er erzählte immer, dass er jetzt den nächsten Geocacher sucht. Was er eigentlich meinte, war den nächsten Cache. Ja, und ich glaube, das war, glaube ich, das erste Video auch gleich eigentlich seine Ausrüstung, die er präsentiert hat. Ja. Und da ging es halt schon los, der ist quasi, ich sag mal, in Armee-Shop gegangen und hat sich erstmal komplett eingedeckt. So. Ja, aber Alter, was der für Lampen hat. Eine Kopflampe, eine normale Taschenlampe, eine große Taschenlampe, ein Leuchtstick. Wo wollte der eigentlich hin mit dem ganzen Mist? Naja, Pfefferspray, ne? Hat er geil fand ich auch. Voltaren, man kann sich unterwegs ja mal was zerren. Ja, genau. Und er hatte Schuhe mit rutschfester Antisohle. Ja, was war das? Und die hat er auch im nächsten Video, ja, damit rutscht man wohl nicht aus, wenn es mal im Gelände runtergeht. Das hat er auch im übernächsten Video präsentiert, da ist er nämlich fast den Abhang runtergestolpert. Aber heißt doch nicht Antisohle. Nee, natürlich nicht. Ne? Also das war ja, also der war so in Marke sehr einfach gestrickt und bemüht. So, genau. Und dann kamen die ersten Kommentare, die gingen sogar noch. Die mehr oder weniger sagten, hör mal, du bist jetzt, lass das lieber, cache erst mal ein bisschen. Und das, dann pöbelte er die Leute noch an, dass sie alle keine Ahnung hätten und dann ging das genau, her. Und er hätte den großen Plan und wir wussten nicht, was er vorhat. Genau, und dann in Folge 4 hat er, glaube ich, erklärt, was er vorhat und es hat immer noch keiner verstanden. Es ging ihm mehr ums Film und um den Filmschnitt, der übrigens auch scheiße war. Also, ich sehe es gerade, der hatte 9 Funde, jetzt noch 4, entweder selbst gelöscht oder von den Owner. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also guckt euch allein den Ausrüstungsfilm an, dann wisst ihr, wovon wir reden. Was man aber mal sagen muss, ne, ich fand immer, man hätte nicht so drauf rumhacken müssen. Das fand ich ein bisschen unnötig. Man hätte das etwas freundlicher schreiben können oder ein bisschen witziger oder so, nicht gleich so, ja, so. Genau, was ist eine rutschfeste Antisohle? Die Kommentare darunter sind auch schon großartig. Also ich sag mal so, man hätte es nicht so schreiben müssen, aber man muss, das hast du eben auch schon erwähnt, man muss einfach mal sagen, ich habe das ja von Anfang an in den Gruppen oder gerade in der Bindestrichgruppe verfolgt, der hat auch sofort zurückgeschossen, aber so richtig. Ne? Also der hat gleich ausgeholt ja, und ja, er beschimpft. Er pöbelt den Schluss. Deswegen im Chat kommt auch gerade, erinnert mich an Herrn Z aus H. Ja, damit ist ein Zark aus Hamburg oder so gemeint. Ja, aber der ist dagegen nett. Der hat nämlich in wirklich die Ruhe liegt die Kraft. Und dieser hier hat, Ruhe ist kein Wort, das ihm bekannt ist, glaube ich. Nee, und deswegen muss, und wenn ich sowas bei Facebook mache, allgemein in Foren oder Gruppen, dann muss ich mit dem Gegenwind rechnen. Und der wird halt sofort schärfer. Da kann ich Ludi auch jetzt im Chat gerade nicht recht geben, weil er schreibt, viele kennen einfach ignorieren nicht, wenn einem was nicht zusagt. Nee, das sehe ich nicht so. Wenn einer sich derart aus dem Fenster lehnt und so raushaut, dann muss er auch mit dem Gegenwind rechnen. Und warum soll ich das ignorieren? Ich finde das, was er da macht, scheiße. Ich finde, dass unser Hobby scheiße darstellt und dann schreibe ich da auch scheiße drunter. Nicht gleich als erstes, sondern ich war auch einer von dem, dem ihm gesagt habe, Junge, such doch erstmal ein paar, das habe ich mir auf Facebook, glaube ich, geschrieben, such doch erstmal ein paar, bevor du berichtest. Das merkt man sonst zu sehr, dass du da keine Ahnung von hast. Das half alles nicht. Ja, und er hat aber auch in seinen Videos mehrfach darum gebettelt, dass die Leute kommentieren. Ja, das kam auch dazu, so. Ja. So, und dann muss er halt damit den Kommentaren leben. So. Die hat er auch gekriegt, 19 Stück bei diesem Ausrüstungsvideo und nicht eins war ja positiv, also nett, die waren sogar noch relativ nett, finde ich, muss ich ehrlich mal sagen. Aber positiv war auch wirklich keiner. Ja, und er hat sich halt darauf ausgeruht, dass es ihm tatsächlich ja um Schnitt, um Kameraführung oder was auch immer ging. Ja, aber dann mache ich halt einen Film und keinen Film über Geocachen und vor allen Dingen haue ich es nicht in alle möglichen Geocaching-Gruppen rein. Ja, also Facebook hat da regelrecht geflutet damit. So, dann muss er halt in die Hobbyfilmer-Gruppen gehen und das zeigen. Ne? Aber so. Wobei, guck dir das mal an, also die hätten ihn jetzt recht rausgeschmissen, weil die waren auch scheiße geschnitten, die Videos. Aber guck dir mal an, alles meckert über ihn und so, ne? Aber der hat Zugriffszahlen, die hätte ich mir für unseren Kanal mal gewünscht. Und wenn wir 50 Zugriffe haben, dann ist das bei uns viel. Und der ist hier 591 Aufrufe, hat meine Ausrüstung. Ja, das sind ja eine Woche, ne? Ja, also der ist da echt irgendwie, also gut, na gut, 5 Daumen nach oben, 29 Daumen nach unten. Da war die Ausbeute nicht ganz so gut. Genau, den Kommentar, der im Chat gerade genannt wird, den fand ich auch am geilsten. Hier will das Ei der Henne erklären, wie man Eier legt. Das stimmt. Dr. Ringding, natürlich sind wir auf YouTube. Sag mal, steht das in unserem Kanal nicht drin? Doch, auf unserer Seite, jetzt muss ich gleich mal nachgucken. Ja, wir haben einen YouTube-Kanal. Da passiert nur wenig, weil wir jetzt ewig nichts gedreht haben. Eigentlich waren es ja die 2 Filme, die wir irgendwann mal gemacht haben. Nee, tatsächlich, wir haben keinen Link zu YouTube. Ach du Scheiße, muss ich ja tatsächlich nochmal machen. Nee, doch, die Filmchen, doch da, im zweiten Absatz. Die Filmchen findet man hier. Im zweiten Absatz? Ja, wer sind wir? Wer sind wir? Ja, da steht Twitter, Facebook, Instagram, Cash-Tipps. Die Filmchen sehe ich nicht. Wenn man auf Podcast DSM 2,5 klickt, bei uns auf dem Blog, dann steht da. Ja, bei uns auf dem Blog, aber auf der Startseite nicht. Das muss ich mir mal eben notieren, das muss ich tatsächlich mal reinschreiben, weil mich fragte schon einer. Ich sehe, ja klar, den haben wir schon ewig. Also ich habe die nur irgendwann mal alle weggeschmissen. Die Kleider hat geschrieben, Jörg hat Lehrfilme mit Doppel-E. Ja. Nee, wir haben die, ich habe die damals mal gelöscht. Ich habe ja schon, mein Gott, weiß ich nicht, 2008 oder so schon die Videos gedreht. Aber irgendwann fing dann die Ona an, nö, und wir wollen dies nicht gezeigt haben und jenes nicht, und die wollten in jeden Film reinreden, so dass ich gesagt habe, nee, sorry, dann mache ich das Ding dicht, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Ja, das macht dann auch keinen Sinn. Nee, dann hat's echt, dann macht das wirklich keinen Spaß. Ich guck mal nach, ich habe ein paar alte Filme, vielleicht schmeiße ich die auch nochmal rein, von welchen, die jetzt, wo es den Cash nicht mehr gibt oder so, wie bei iBeer. Da kann man das ja ruhig machen. Mal schauen. Ja, also wir haben auf jeden Fall einen YouTube-Kanal. Verlinken wir natürlich. Ja, wir haben nur leider nicht so gute Filme wie der Kollege von Lost Cacher. Ne? Also Lost Cacher, also, ihr guckt euch den an und guckt ihn einfach mit Humor an. Also nehmt das nicht so ernst. Der ist nicht der hellste. Mein Gott, gibt halt Leute, die sind klüger und nicht so klug, und der ist nicht ganz so klug. Aber er gibt alles und irgendwie, also ich habe mir den Film tatsächlich, ich musste, er hat auch noch über so Lost Place einen gedreht, ich habe wirklich am Boden gelegen. Du siehst das unter dem Sichtwinkel Humor. So, dann haben wir noch einen Cache hier. Corona, heute haben wir auch mal Corona drin hier. Das ist der Cache GC7YPT0. GC7YPT0. Ist das überhaupt der? Ja. Lost Place, alter Funkturm. Moment mal eben. Ah, ist Corona. Kriegt schon Kratzen im Hals heute. So, jetzt mal gucken, wie war das? Ach so, genau. Er hat den am 22.03. geschrieben, hat er ihn temporary disabled und dazu geschrieben, wir bleiben zu Hause. Wegen Corona deaktivieren wir unsere Caches und Wartung wird erst wieder gemacht, wenn wir Krise überstanden haben. Bleibt gesund. Das war also am 22.03. Am 16.04. war Corona dann beendet und dann stand hier geht's weiter. Also nach welchen Kriterien er das genau gemacht hat, man weiß es nicht so genau. Ich muss mal gucken, wo liegt die eigentlich? In welchem Bundesland ist das? In Niedersachsen. Ja, Volker Sauer, sogar bei uns hier, die Niedersachsen, genau. Ach da, und ja. Dann ging es los. Also irgendwie gibt es da wohl, findet den Schlüssel, öffnet die Türen. So, und es liest sich alles, also man hat da wohl nichts zu suchen, um das mal vorsichtig zu sagen. Und dann wurde er dicht gemacht. Erst hat er noch geschrieben, Cash bleibt, bis ich eine Antwort habe, werde nichts abändern. Die Antwort hat er dann ziemlich deutlich vom Headquarter bekommen. archived at the request of property owner. Das heißt, er hat wieder so auf Privatgelände was gehabt, ohne Genehmigung. Er meint aber, der bleibt trotzdem, er wird nichts ändern. Das ist mal schön, so diese völlige Ignoranz von Ownern. Jungs, die Plattform gehört Groundspeak, und wenn die sagt, ihr legt da keine, legt ihr da keinen. So einfach ist das. Aber es ist irgendwie unentspannter Owner, ne? Auch wegen Corona erst zumachen, dann. Ja, ich überlege gerade, den haben wir damals auch schon mal gehabt, glaube ich, als wir diese Corona-Geschichte hatten mit. Ja, das war, glaube ich, der die zugemacht hat und dann trotzdem zum Cashen losgezogen ist. Und zwar wie so ein großer, genau. Ja, genau. Also der Owner ist wirklich. Der scheint öfter unseren Weg zu kreuzen. Ja, und wenn man sich das so, man sieht quasi auch schon auf der Karte eigentlich, bei dem Cache, auf der kleinen Karte, die da ist, dass das schon ziemlich stark am Privatgelände zu sein scheint. Ja. Taucht nirgends mehr auf, sofern man die Nummer nicht hat. Ach so, weil er von Groundspeak dicht gemacht wurde. Genau, du musst quasi einen Link haben, sonst kommst du nicht raus. Bei uns gibt es geheime Links. Der Owner will euch bestimmt kennenlernen. Ja, das kann natürlich sein. Dann soll er uns was schreiben, dann machen wir irgendwo eine Podcast-Aufnahme. Wenn er so weitermacht, passiert das auch. Dann haben wir den nächsten. Ich muss mal was trinken. Ich habe heute einen richtigen kratzigen Hals. So, siehst du, wir wollten ja heute, waren ja beide ein bisschen müde, kaputt. Da kommen wir ganz gut durch. Ich wollte sagen, der nächste ist GC3JV55. GC3JV55. Ja, lies mal vor. Ja, warte, aber du, El Caramba, Chaka, richtig. So, da ist, jetzt muss ich mal gucken, was war das für ein Experte hier. Wir hatten nämlich so viele Caches diesmal. Ja, und alle hatten sie was Besonderes. Der hat, warte mal, eins. Jetzt hol ihn dir, Tiger. Dies ist ein Büchercache, wie es schon sein Vorgänger einer war. Die Idee ist so schön, dass hier wieder ein Cache hin muss. Die Box ist extra begehbar. Das Logbuch ist mit X markiert. Aber die Logbuchfluktuation wird sehr hoch sein. Deshalb im Zweifel lieber folgenden Logbuchzettel ausfüllen und klebt ihn in ein mitgebrachtes Buch, das ihr loswerden wollt. Aha. Okay. Also du sollst im Prinzip dein Logbuch selber mitbringen. Also den Satz muss ich echt nochmal. Deshalb druckt doch im Zweifel lieber folgenden Logbuchzettel aus und klebt ihn in ein mitgebrachtes Buch, das ihr loswerden wollt. Und fotografiert den Titel und legt es in den Cache. Cache Self-Service nennt sich das dann wohl. Also, ja, dass der noch nicht dicht ist, habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Und jetzt gucke ich, achso, jetzt haben tatsächlich Leute da wirklich ihre Bücher fotografiert, ja. Ja, und zwar reichlich. Ja. Bis dann Tetramatt kam, der schrieb dann direkt vor unseren Augen abgeschlossen, konnten wir uns die letzten 30 Meter sparen. Edit nun das Listing und die Logs gelesen. Somit kein Logbuch vor Ort. Wartung ist im Übrigen ohne Sache. Das hat er schön auf den Punkt gebracht einfach. Ja. Da kam der nächste. Ich bin jetzt wahrlich, das ist ja der Owner, der dann kam. Genau, der Owner schrieb dann, ich bin jetzt wahrlich nicht die Cache-Polizei. Der Cache ist extra darauf ausgelegt, dass jeder loggen kann. Also bitte, weder in irgendein Buch kritzeln noch Fotolog, sondern bitte ein eigenes Buch mit Logzettel reinstellen, wenn ihr das gegenwärtige Logbuch nicht findet. Danke an alle, die es richtig machen. Ja, aber da steht ja so nicht drin. Ich glaube, es hackt oder was. Also mit Cache-Regeln hat das aber auch irgendwie gar nichts zu tun. Also nicht mal im Ansatz. Ja, aber er schreibt ja eigentlich auch, dass man im Zweifel lieber den Zettel mitbringen soll. Also eigentlich sagt er ja, das Buch braucht er eigentlich gar nicht suchen, weil es ist nicht so leicht zu finden. Ja. Dann haut lieber selbst da was rein. Ja, also, genau. Bring dein eigenes Logbuch mit und ja. Bei so einem normalen Regular ist es dann so, wenn du den aufmachst im Herbst bei Gegenwind, dann hast du Konfetti im Haar, ne? Ja. Weil die Logzettel drin liegen. Ja, das, genau das kommt dabei. Also es ist schon wieder so völliger Dünnpfiff. Aber gut, es gibt den Cache halt, wer ihn machen will. Oh. Und er hat immerhin 76 Favoritenpunkte, 11%. Genau, immerhin. Ne? Ja, da staune ich sowieso immer. Also was da teilweise, also Favoritenpunkte, nach was die vergeben werden, geht an mir vorbei. Also wer mal in Bad Zwischenahn ist, ne, nehmt euch einmal die gelben Seiten mit, schmeißt irgendeinen Zettel rein. Ja. Ab zur Dose. Ne? Ja, dann kommen wir zu den ganzen Presseberichten. Ich ziehe mal einen von unten vor, weil das so der erste ist, der da so zugehört. Wo ich, also ich frage mich mal den Geisteszustand. Also Das ist der Gießener Anzeiger. www.gießener-anzeiger.de. Und da findet man dann den Artikel Blitzschlag oder Brandstiftung in Gießen, Lutze Linden. Wir verlinken das dann ja auch. Da gab es dann irgendwie eine uralte Linde, die wohl mehrere hundert Jahre alt ist und die durch ein Feuer stark beschädigt wurde. Und dann ging's los. Moment. Sie hat noch irgendwo geschrieben, war das das mit den Geocachern, die das war das mit den Teelichtern, ja. Also ja, mit dem Teelicht nach Caches suchen. Anmerkung der Redaktion. In einer früheren Version dieses Textes hieß es fälschlicherweise, Leute, die zum Geocaching unterwegs sind, benutzen offenbar die kleinen Teelichter bei ihren Schnitzeljagden rund um die Baumgruppe. Diesen Abschnitt blablabla haben sie dann nochmal überprüft und dann fiel ihnen wohl auf, dass sie da einfach Scheiße geschrieben haben. Also sie hatten in ihrem Artikel ernsthaft behauptet, Geocacher würden mit Teelichtern zum Cachen gehen. Ich weiß gar nicht, wie man auf so ein absurdes, also so ja, das sind aber die Geocacher, die dann auch ihren Erdbeertee trinken bei luftiger Gitarrenmusik vom Cache. Ne? Ja. Also man muss mal, wer das korrigiert hat, ist übrigens der Herr Gründel, der hat nämlich mal einen Leserbrief da reingeschrieben. Und dann haben sie das richtig gestellt. Also vorher stand da ernsthaft drin, dass die sozusagen die Geocacher da wohl die Schuldigen sind, weil die eben mit Teelichtern um diesen Ball, ich weiß gar nicht, was ich vermutlich ist das Neueste. Das kommt bestimmt bald beim Geogeheimpunkt zu kaufen, gibt's dann 800 Lumen Teelichter. Oder wie soll ich mir das vorstellen? Ja, sponsert bei IKEA. Also wie kann man so, also, was ist, das sind doch keine Journalisten, das sind doch einfach Idioten. Ich frage mich immer, wie wird denn das bitte recherchiert im Vorfeld? Also ich meine, jetzt mittlerweile gibt es Geocaching 20 Jahre. Ja. Und ich würde mal sagen, gefühlt jede Lokalzeitschrift oder Zeitung hat schon über Geocaching berichtet. Ja. Also, man muss auch sagen, wir reden, das ist ja jetzt eine Lokalzeitung. Ne? Klar, da war dann wahrscheinlich der Praktikant, der hatte noch sich kurz einen reingeschüttelt. Irgendwie sowas. Als nächstes kommen wir jetzt zu RTL. Also ein Weltkonzern sozusagen. Die berichteten ja, Jugendliche finden Koffer mit Leiche, während sie geocachen wollten. Genau. Die Überschrift lautet, gucken wir mal drauf, das ist von rtl.de tatsächlich, also von dem RTL. Und da ging es um virales TikTok-Video, Jugendliche finden Koffer mit Leiche. Verlinken wir sowieso, ist klar. Und da am 23. Juni war das, Geocaching-App schickte sie zufällig zum Gewässer. So, und dann geht's da um TikTok und ich finde eine Leiche und ganz schlimm und und eklig, und schlimm, wie das halt so ist. Und ich denke immer, also da müssen doch mehr als ein paar Jugendliche, wenn da ein Cash liegt. Und wenn du dann so ein Stück weiter liest, genau. Die im Video festgehaltene Aktion begann harmlos. Die Freunde waren mit der Abenteuer-App Radonautica unterwegs. What the fuck ist Radonautica? Ich wollte sagen, das kenne ich auch nicht. Also es ist zumindest kein Radonautica. Das ist zumindest mal kein Geocaching-App, die mir jetzt irgendwie bekannt wäre. Das ist wohl irgendein anderes Spiel, wo man irgendwas besuchen muss oder so. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Radonautica. Ich konnte es auch nachlesen. Ich hatte es auch irgendeinen Podcast, glaube ich, sogar gehört, was es ist oder gelesen. Ich weiß noch gar nicht mehr, was es war. Das ist aber irgendwie ein ganz anderes Spiel. Da geht es irgendwie um was anderes. Also hat jedenfalls nichts mit Geocaching zu tun. Nee, also ich habe jetzt hier was gefunden, da steht Grusel an zufälligen Orten, Radonautica, über TikTok, Reddit und Telegram. Ja, genau, ich glaube, so war das. Du sollst da irgendwie, da werden dir praktisch zufällige Orte vorgegeben, die du da besuchen sollst. Ich glaube, so irgendwie war das. Ja. Ich glaube, so habe ich das mal gehört. Nur frage ich mich, wenn da ein Journalist sitzt, würfelt der das zusammen oder wie muss ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie man zu diesem Endergebnis kommt, zu diesem Artikel. Das frage ich mich ganz oft gerade bei diesem Medium, aber auch bei anderen Zeitschriften, Printmedien oder was auch immer, da frage ich mich manchmal auch, wie kommt ihr dahin? Absurd, ne? Clickbait, mehr ist es nicht. Ja, muss ja, weil sonst, das macht da alles überhaupt keinen Sinn. Also Gut fand ich auch, also ich kriege ja täglich diese Google Alerts da, über, wenn da was von Geocaching erscheint, schmeiße ich das meiste auch schon sechs oder so. Bei manchen Sachen gibt's die Badische Zeitung, also badische-zeitung.de, eine besonders pfiffige Idee. Die müsst ihr euch wirklich mal durchlesen. Da gibt's irgendwie so einen Jugendcup normalerweise, wo sie Fußball spielen, ne? So, genau. Dann haben sie das Problem, können sie gerade nicht starten. Genau, das ist ja im Moment nicht zulässig. Da wird jetzt das zu Geocaching. Ich habe noch nicht mal verstanden, was sie genau machen. Das habe ich nämlich auch nicht verstanden, den Geocup. Ja, jetzt gibt es einen Geocup, der dann Geocaching ist. Was genau, das jetzt mit dem Fußball zu tun hat und wie das funktionieren soll, das steht da auch nicht so richtig drin. Und es stand unten, die Geocaching-Tour des Geocups ist grundsätzlich für alle kostenlos, begeh- und spielbar. Am Geocup und der Preisverleihung nehmen jedoch nur registrierte Teilnehmer teil. Ja. An allen Samstagen im Juli werden jeweils zwischen 10 und 12 Freiwillige vor Ort im Clubheim sein. Sie treffen bla bla bla bla bla bla. Es stand irgendwo noch, dass diese Caches, genau, man kann einzeln oder als ganzes Team unter Beachtung der jeweils gültigen Ausgangsbeschränkungen daran teilnehmen. Seit 21. Juni sind alle Verstecke in Klammern Caches des GeoCup-Rundwegs bereits online und für jeden registrierten Geocacher spielbar. Die Punkte für den GeoCup können nur zwischen 1. und 31. Juli gesammelt werden. Ja. Aber gibt es irgendwie Geld dafür, wenn man das Wort Geocaching einstreut, oder? Ja, vor allen Dingen frage ich mich jetzt, was hat das jetzt mit dem Turnier zu tun? Wie wollen die das denn als Turnier bewerten? Ja, also gibt es danach Zeit, wer als erstes alle Caches eingesammelt hat, oder was wollen sie machen? Das ist, was soll ich sagen, das ist echt komplett bekloppt, oder? Ja. Ja. Corona treibt alle in wahnsinnige Ideen. Ja, guckt euch das mal an. Ist sehr spannend. Den nächsten habe ich dann wirklich noch dazu genommen, weil ich fand es einfach schön. Ich weiß gar nicht, ob da Geocaching überhaupt drin vorkommt. Ich glaube nicht irgendwie, oder? Doch, sonst wäre ich ja nicht auf diesen Artikel überhaupt gekommen. Also irgendwo steht in dem ganzen Artikel, wenn ihr lest, bestimmt auch das Wort Geocaching. Aber am geilsten fand ich, das ist der ak-kurier.de. ak-kurier.de. Da gibt es einen Artikel 916-15 Coro Vicini. Der Artikel ist schon Schwachsinn, aber ich fand diesen Namen so süß. Coro-Vicini begleitet Kinder durch die Sommerferien. Das ist schön, oder? So ein malerischer Name. Das erinnerte mich so ein bisschen an, wie hieß denn früher halt das im Kinderfernsehen? Zu meinen Kindheitstagen gab es da nicht so eine komische leuchtende Ballfigur, die Zini hieß oder so? Zini! War der nicht bei. Bei Wetten, das? Nee, bei Wetten, das. Verstehen Sie Spaß? War das nicht so ein Ding, das durchs Bild flitzte? Das war damals doch technisch der Hammer. Ja, das war so ein gelber Ball und der hat quasi tierisch geframed, hätte ich bald gesagt. Ja, genau. Und Zini, der lief da durchs Bild und sabbelte dazwischen. Völligen Schwachsinn. Genau, genau. Ja, stimmt. Daran erinnerte mich das ein bisschen. Ja, das war auch ähnlich scheiße, das stimmt. Zini ZDF-Ferienprogramm, siehst du. Ja, aber den gab es auch in irgendeiner Abendsendung. Da trat er auch auf. Mein Gott, sind wir alt. Ja, das stelle ich immer wieder fest. Ja, das muss ich auch sagen. Na gut, kommen wir weiter. Dann haben wir, den hätten wir von vorher nicht dazwischen nehmen sollen. Ich versuche das immer sortieren, so ein bisschen thematisch, aber klappt nicht immer. GC7991K. GC7991K, das Ei, neue Variante. Das ist wieder so ein Owner, der so seine ganz eigenen Regeln baut. Davon gibt es im Moment auch erstaunlich viele, muss ich sagen. Ach, das war der mit dem Foto, genau. Genau, er hat, weil der Wirkash wieder geklaut wurde, gab es eine alternative Log-Variante. Es gibt vor Ort kein Logbuch mehr. Was zählt, ist euer Fotolog vor Ort und Beschreibung, wie ihr dem netten Herrn dort begegnet seid. Groundspeak fand das dann wohl nicht so witzig. Und hat das dann mal dicht gemacht. Dann bepöbelten schon wieder einige Cacher, macht ja gar keinen Spaß mehr, wieso schließt ihr den Cache? Weil ihr ja einfach, weil ihr zu dumm seid zu begreifen, dass das nötig ist, dass man ein Logbuch hat. Wurde natürlich trotzdem found gelockt und somit ist jetzt der Cache gelockt. Ist er jetzt mittlerweile gelockt. Ja, Cache has been locked. Haben Sie weil der Owner ja geschrieben hat, dass er sich bedankt an denjenigen, der ihn an der Reviewer gemeldet hat. Genau. Und geschrieben hat, ihr dürft in der Zwischenzeit gerne nach der aktuellen Version weiterloggen. Ja, und daraufhin, Leute, ganz großes Kino. Ja, also. Aber wir wollen diese Caches ja auch immer wieder mal aufzeigen, dass man sich mal angucken kann, was es so für Owner gibt. Die möchten ja berühmt werden, sollen sie das auch haben. So auch die nächsten. Das war ja wieder der Hammer des Jahres. Sonnenuntergang auf dem Brocken, der letzte Tag. Ja. Also, was passiert? Man hat einen Cache eingestellt, Sonnenuntergang auf dem Brocken, der längste Tag, am 20.06.2020. Von 20 bis 22 Uhr war es ein Community-Event. Genau, das haben sie ja letztes Jahr, glaube ich, auch schon gemacht, haben sich das praktisch abgeguckt beim Brockenfrühstück und wollten das jetzt immer am längsten Tag machen statt am kürzesten, haben das dann auch wieder reingestellt. Die Absprache war wohl so Mitte, dass irgendeiner dann, also praktisch einen Tag vorher, hat er dann immer noch kein Konzept wohl vorgelegt und der Reviewer hat dann gesagt, ja, sorry, dann findet das halt nicht statt. Wie das dann so ist, das Übliche, das finde ich immer geil, wie die Leute sich so ihr Leben dann oder ihre Welt so wie Pippi Langstrumpf so. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ne? Also, ja, wir hatten jetzt sowieso gebucht und na, jetzt dann können wir den auch loggen. Das ist dann ja nochmal doch, das muss schon gehen und bla. Und also jeder hatte irgendeine beschissene Begründung, warum er das jetzt nun doch loggen kann. Genau, einige waren ja auch zwar nicht zur Eventzeit, aber sie waren halt oben an dem Tag. Da ja, kann man auch oder loggen. In der Nähe vom Brocken. Genau, ne, einer ist rübergeflogen mit dem Flugzeug wahrscheinlich. Ja, das, also wir haben dann ja auch nochmal geloggt. Ich hatte irgendwie reingeschrieben, ich war da auch schon mal am Brocken, deswegen logge ich einfach mal mit. Du hattest, glaube ich, auch noch was geschrieben. Ne? Ich kenne meinen Logtext gar nicht mehr. Was hatte ich noch geschrieben? Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich hatte, glaube ich, geschrieben, ich war auch schon mal auf dem Brocken. Zwar nicht zum Event-Zeitpunkt, weil es ja auch jemand geschrieben hatte, die tagsüber da waren. Habe ich geschrieben, ich war auch schon mal auf dem Brocken, zwar nicht zum Event, aber ich war da. Und ich kriegte auch 5 Minuten, nachdem ich gelockt hatte, von wem, die E-Mail-Adresse lese ich jetzt nicht vor, aber von Waldfee38, kriegte ich dann eine Mail über Groundspeak, Geocaching, das ist ja dreist, Ausrufezeichen. Also mindestens 3 Ausrufezeichen machen müssen, damit das überhaupt mal ankommt, aber naja. Also sie meinte, dass ich jetzt einfach loggen würde, obwohl ich gar nicht da war. Also dass sie ein Event loggt, das überhaupt nicht stattgefunden hat, das fand sie völlig in Ordnung, aber dass ich jetzt logge, obwohl ich nicht in der Nähe war, das geht natürlich nicht. Nee, das geht natürlich auch nicht. Ne? Also, da haben sie auch noch einige mehr aufgeregt. Man kann das noch nachlesen. Also ihr könnt das alles noch nachlesen. Wundert euch nur nicht. Es waren 102 Loks, nachdem das Gepöbel dann so langsam losging, waren dann so 4, 5, die tatsächlich eine Reitnote draus gemacht haben. Ja, so in etwa. Ja, hatte das im Auge behalten. Ja, ein paar waren es auch. Also so ein paar wenige waren es dann. Die haben wohl selbst gemerkt, ja, irgendwie ist schon scheiße. Ich habe dann mir mal die Mühe gemacht, irgendwer hat mir ja den Rat gegeben, man muss ja immer nicht nur meckern, sondern einfach auch mal nachfragen. Also habe ich mal Groundspeak angeschrieben und gefragt, sag mal, wie ist denn das, wieso kann man das denn da loggen? Das fand Groundspeak dann wohl auch nicht so lustig und hat dann mal eben aus 102 attended 102 Ride Notes gemacht. Was eine geile Idee, in Groundspeak, da ziehe ich immer noch einen Hut vor euch. Ohne Gefasel, ohne irgendwas zu schreiben. Sie haben auch nicht mal einen Erklärtext dazu geschrieben. Nee, nix. Es ist auch kein offizieller, keine Write Note von denen drin, nee, oder sonst irgendwas. Nix, kein Gepöbel, null. Sie haben das einfach komplett Write Notes draus gemacht und das Ding dann gelockt. So, jetzt stehen da alle Texte noch drin. Ihr könnt euch also 102 Idioten angucken, die alle meinen, man müsste unbedingt was loggen, was eigentlich gar nicht zulässig ist. Nee, es sind tatsächlich nur noch 50. Was, 50? Nur 50 Write Notes sind es noch. Ach ja, Moment, was sind denn 102? Aber Will Attends waren 102. Ja. Es stehen 105 Will Attends drin, aber die sind alle reitnotes gemacht worden. Das stimmt gar nicht mehr, die Übersicht. Ah, okay. Das ist ja cool, das sehe ich ja jetzt erst. Ja, ist schon sehr wirr, dieses Listing. Also lohnt sich mal anzugucken, wie Groundspeak das da gehandelt hat. Fand ich sehr, sehr schön. Da steht, nein, der Chat schreibt das auch gerade. Oben drin steht 50 reitnotes. Das stimmt, aber warum? Haben Sie das, wenn du reinguckst, steht oben drin aber auch 102 attended. Nee, die aber gar nicht drin sind. Die will attended sind ja, dass sie teilnehmen wollten. Das nein, ja die 102 sind doch keine will attended. Warte. Doch, will attended steht bei mir. Ah, ja, dann, okay, dann war es mal ein Fehler. Dann habe ich das verstanden. Okay, dann war das mal ein Fehler. Aber immerhin, es waren viele Logs drin und jetzt mittlerweile ja alle White Notes geworden. Ich muss jetzt tatsächlich mal gucken, hat er denn automatisch auch das Souvenir aberkannt? Ach, das weiß ich, das glaube ich nicht. Nee, hat er nicht. Nee, das hätte mich jetzt auch gewundert. Ich habe meins, ich hatte ja noch kein Community Celebration Event. Ach so, ja. Das habe ich natürlich behalten. Ich habe meinen Log immer gelöscht nach dem Tag. Aber steht egal, weil ich habe ja selbst so ein Community-Event, also ich werde noch eins veranstalten, dann kriege ich das Icon sowieso hier, das Souvenir. Aber das ist geblieben, also das haben sie nicht genommen. Ah, okay, cool. Ja, also so sieht man mal, es bringt nichts. Gegen die Regeln verstoßen bei einer Plattform, die das Sagen hat, könnt ihr vergessen. Wenn man bescheißen will, dann muss man den Arsch so hochhalten, dass man sich nicht selbst ankackt. Ne? Ja, so. In dem Fall hat man sich wirklich selbst schön einen reingesetzt. Seattle sitzt so hoch über dem Meer, so hoch kannst du nicht kacken. Ja. Ja. So, den nächsten, ach, den Unna können wir rauslassen, der ist sowieso langweilig. Ich wusste das ja. Es gibt ja dieses wie heißt das? Geocaching Adventures. Ist das so die richtige Fachbegrifflichkeit? Ist das Adventures? Ja, ich weiß das immer nicht. Diese neuen dabei Geocaching. Weißt du, was ich meine, ne? Lab-Caches. Meinst du Adventure-Caches? Ja, Adventure-Labs? Adventure-Labs. Adventure-Labs? Ja. Gesundheit. Adventure-Labs heißt das, genau, ja. Oh nein, meine Frau konnte keinen Sport machen? Scheiße. Ach, muss ich ihr nachher mal zeigen. Egal. Genau, Adventure Lab. Das habe ich tatsächlich mal aufgerufen in Kappeln. Da hatte ich ja Zeit, habe ja Urlaub gemacht, um dann festzustellen, da gibt's keine. Also so richtig der Burner ist das auch nicht. Ja, es ist noch nicht viel, ne? Also ich hab ja auch welche zugeordnet bekommen. Oder habe sie aber auch noch nicht ausgelegt. Aber wenn ich so auf die Karte hier so ringsum gucke, ist es auch nicht viel. Also ich habe bisher erst einen gemacht. Ja. Also ich noch gar keinen. Ich wollte, wie gesagt, im Urlaub habe ich gedacht, oh, jetzt nimmst du mal die Zeit, vielleicht machen wir mal einen. Na, ja. Ich sag mal hier so zwischen der A1, A7 und A8, A27, so in dem Dreieck, wo ich hier so rumtüdel, da ist nicht viel. Ne? Ja, es ist also wirklich, fand ich auch sehr bescheiden. In Hamburg gibt es viele, schreibt der Stellinger gerade. Ja, das stimmt. Ja, Hamburg ist im Moment aber von Süden aus fast kein Hinkommen. Weil da ist wirklich, die A7 ist jetzt mal dicht geschissen. Die Elbbrücken, da wird auch alles neu gebaut. Das ist im Moment ganz schwierig bei uns hier. Und ich habe halt festgestellt, den einen, den ich gespielt habe, ich dachte halt immer, dass man seine Antworten, die man gegeben hat, im Nachhinein noch angucken kann. Ja. Der kannst du nicht. Es wirkt auch echt halbgar, oder? Das wird das hinterlegt, was der Cache-Owner dann irgendwie da reinschreibt in diesen Text oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall stand bei mir drin. Und dann jetzt zum Bonus. Ja, das heißt, ich musste alle 5 Stationen nochmal ablaufen, damit ich die Fragen nochmal beantworten kann, damit ich an den Bonus-Cache komme. Weil deswegen habe ich das ja nur gemacht. Ich wollte diese Lab-Caches gar nicht, ich wollte nur das Fragezeichen, aber auf dem Weg zur Arbeit weg haben. Ja, ne, also da bin ich so ein bisschen drauf reingefallen. Also Leute, am besten immer die Antworten gleich notieren. Ne? Ja, oder gar nicht machen. Ja, gut, jetzt habe ich jetzt in Schneefertigen sind hier 2 gelegt und ich weiß, dass die Owner eigentlich nicht so die schlechtesten Caches machen. Die habe ich jetzt wieder direkt vor der Nase. Ich muss da ran. Das nützt nichts. So, dann haben wir, ja, das haben wahrscheinlich wurde schon mal berichtet. Wir machen es auch nochmal. Da ist der neue GC Wizard fertig. GC Blank Wizard. Das ist wohl wichtig für Android und iOS. iOS gab es das vorher wohl nicht, jetzt aber für beide. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht so genau, was man damit macht. Ich sag mal, wenn du den Gründel nicht in der Tasche hast, ne? Ja. Dann ist das vielleicht nicht verkehrt. Aber der Punkt ist einfach, wenn ich jetzt tatsächlich irgendeinen Code oder sowas vor Ort lösen muss, ja. Dann nehme ich tatsächlich lieber das Buch. Ich habe da lieber was Physisches in der Hand und dann schreibe ich da noch was dazu auf, als wenn ich da beim Handy... Übertrieben, ich bin jetzt 15 Jahre dabei, ich habe vor Ort noch keinen lösen müssen. Doch, ich tatsächlich. Aber jetzt lass mich überlegen, ich würde mal sagen, bei 2300 Caches, vielleicht bei zweien, habe ich tatsächlich das Buch mal rausgeholt. Ich habe es immer dabei, ja, aber ich habe es, glaube ich, bei einem Multimer wirklich in mehreren Stationen gehabt, weil der auch Flaggenalphabet war und so. Aber es ist sehr, sehr selten. Ja, ich habe, also das Einzige, was ich regelmäßig davon benutze, ist die Buchstabengeschichte. Genau, das habe ich jetzt bei Nancy auch gemacht. Ne? Ja, das ist aber auch wirklich das Einzige und das geht auch mit dem Alten, weil im Chat steht das auch gerade, der GC Wizard ist der Nachfolger vom Geocache Calculator GCC. Jo, genau. Das weiß ich. Ich hatte davor auch schon mal was von gehört. Irgendwie haben die Programmierer sich da so ein bisschen in der Haare gekriegt und der Alte wollte das nicht rausgeben und dann hat der Neue das komplett neu programmiert und blablabla, wie auch immer. Jetzt gibt's auf jeden Fall diese neue Version, die ist grundsätzlich, kann man die kostenlos nutzen in vollem Umfang, ohne jede Einschränkung. Oder es gibt sie als Gold Edition, dann ist nur das Icon anders und dann kostet sie 10 Euro. Ja, das ist eher so eine Spende, ne? Ja, genau, das sieht, genau, kann man mehr als Spende sehen. Ich persönlich empfinde 10 Euro als viel zu teuer für so eine App, also viel, ja, zu teuer. Ja, ja. 1 Euro oder 99 Cent, okay, das sind so die Preise, wo ich so eine App sehen würde, wenn überhaupt, weil das ist, wie es bei dir auch ist, zweimal in 10 Jahren. Ja, ich muss korrigieren, dreimal, das Morsen geht nicht damit. Ja, okay, aber das ist... Ja, es ist wirklich, es ist echt überschaubar. Also es ist wirklich, ja, im Promille-Bereich, ne? Was, ja, also sagen, dafür finde ich es einfach... Ich glaube, er tut sich damit keinen Gefallen. Ich glaube, mit 99 Cent hätte er mehr Einnahmen gehabt als mit 10 Euro. Ja, definitiv. Also da hätte ich tatsächlich auch überlegt, sag, komm, was ist ein Euro? Ne? Ja. Den kannst du wirklich mal überhaben. Ne? Weil es ist ja optisch auch gut. Es ist übersichtlich, es ist vernünftig strukturiert. Es ist gut gemacht, ne? Keine Frage. Ja, ja. So. Von daher... Also ja, kann man sich holen, es gibt's jetzt neu, wen es interessiert, guck nach, ist kein Thema. Ich lese gerade im Chat, gelockte Labs kann man bei Geocaching.com löschen, in der App bleiben sie als gefunden stehen. Ja, so wirkt das auch, so halbfertig wieder mal, was bei Groundspeak auch nicht so ganz selten ist. Den können wir wieder fürs nächste Mal stehen lassen. Die 2 Stunden haben wir jetzt sowieso schon wieder knapp gerissen. Wieso Morsen kann der GC Wizard auch? Das hatten wir ja auch gesagt eben. Das war ja, genau, der Spruch. Also das geht auch gut damit. Ja. Dann einer vorliest, der andere tippt halt ein. Ja, also wie gesagt, aber das kann der GCC eigentlich auch alles. Der GC Wizard wirkt vielleicht ein bisschen moderner und ich glaube, man kann Favoriten einrichten. Ich habe mir das mal angeguckt, das fand ich ganz praktisch, dass man sich so die Anwendung, die man hauptsächlich benutzt, als Favorit hinterlegt. Somit habe ich jetzt einen Favoriten, das ist nämlich die Buchstabengeschichte. Also Buchstaben in Zahlen umwandeln. Ne? Genau, genau. So, dann kommen wir zu den Tipps. Nee, vielleicht wollen wir vorher nochmal die Geschichte mit den Sponsoren. Ach, stimmt, wieso habe ich das hier eigentlich gar nicht drin stehen, wundert mich. Ja. Also, Sponsoren, genau. Es ging ja darum, wir hatten das ja auch letztes Mal irgendwie berichtet, dass in einem vom Geheimpunkt, ne? Ja, vom stand Geheimpunkt, das drin, genau. Stand drunter sponsert bei Starbucks. Wo dann so ein bisschen einem ja das Essen aus dem Gesicht fällt. Ne? Wir dürfen nicht mal Speisekarte verlinken, aber da steht sponsert bei Starbucks runter. Und auch da wieder, ne, das Übliche, mal Groundspeak angeschrieben und gefragt, wieso steht das da drunter? Kann ich das jetzt auch bei mir hier und so machen? Und ich habe tatsächlich eine Antwort bekommen, die dauert ein bisschen länger. Ist aber auch, glaube ich, weil man, wenn man in Deutsch anfragt, dauern die Antworten meist ein bisschen länger. Ist aber auch völlig okay, finde ich. Hallo Jörg, vielen Dank für deine E-Mail. Die kommerziellen Richtlinien für Geocaches verbieten die Verwendung von Name, Links oder Logos von Firmen, kommerziellen Produkten, Spielen oder Cache-Listing-Dienste von Wettbewerbern. Ausnahmen hierfür kann durch das Geocaching-Headquarter geben. Wenn wir zum Zwecke der Transparenz eine Ausnahme geben, fordern wir die gesponsert durch diese Designierung auf der Cache-Seite. Diese Designierung macht deutlich, dass der Cache-Owner einen Mehrwert, dies beinhaltet Werbung, aus der Platzierung des Geocaches erlangt, zum Beispiel eine Bewerbung eines Produkts oder Geschäfts. So, freundlichen Grüßen, Geocaching Headquarter Admin. Also sie verlangen dann sogar, dass sponsert bei drunter steht. Ja, aber ich finde halt, das kannst du daraus nicht erkennen. Ne? Also daraus soll ich dann als Geocacher erkennen, das ist vom Headquarter abgesegnet, weil da steht sponsert bei. Naja. Nee, ich glaube, es geht nicht darum, dass du erkennst, dass das abgesegnet ist. Es geht ja darum, und das schreibt er ja auch, dass du erkennst, dass der Owner des Caches da Geld für offensichtlich bekommt von dem Sponsor. Ja, aber sie schreiben ja auch, wenn wir zum Zwecke der Transparenz eine Ausnahme geben, fordern wir die gesponsert durch die Signierung auf der Cache-Seite. Ja. Das fordert das Headquarter. Ja, das ist, die wollen das haben. Ja. Damit man sieht, dieser Cache ist so gelegt, dass er dem Owner Geld bringt. Ach so, ja, okay, ja. Und Groundspeed auch. Wollte ich gerade sagen, das ist ja implizit, das wollen sie natürlich nicht extra dazu schreiben, ist ja klar, aber ja, im Prinzip ja. Ich mag das nicht, ich finde das auch echt abartig, aber ich verstehe die natürlich, da verdienen sie mit dran, ja natürlich, warum denn nicht? Ja, und ich sag mal so, bei so einem Café, wie es hier der Fall war, mag das vielleicht noch einen Sinn ergeben, weil da halt Leute vielleicht reingehen, einen Kaffee trinken. Jetzt habe ich aber die Tage zum Beispiel gesehen, dass es gab es dann, dieser Geocache wird gesponsert von Wüstenrot. Ja. Ja, lockst du da auf einen Bausparvertrag? Oder was soll denn der Mehrwert für Wüstenrot sein? Es ist doch kein Mehrwert für dich. Es ist ein Mehrwert für den Owner. Ja, aber das macht doch eine Firma eigentlich auch nur, weil sie Mehrwert davon haben will. Ja, dafür siehst du es Werbung. Na gut, nur Werbung. Aber natürlich in so einem geschränkten Personenkreis, na gut, das ist wiederum, wie wird das verkauft an die Firma? Ja, ja, genau. Ja. Wenn der natürlich dann den Honig um Bart schmiert, dann. Ich habe natürlich, Kleiner hat er ja in der letzten Zeit sich so ein bisschen da, ist er echauffiert. Wir lesen mal vor, was er geschrieben hat. Ja, genau, mach du mal. Gleider hat geschrieben, ich habe nichts gegen kommerzielle Caches, schließlich muss Groundspeed Geld verdienen. Was mir gegen den Strich geht, ist die Doppelmoral in den Guidelines, beziehungsweise die gefühlte Zwei-Klassen-Mitspieler. Idealerweise würde ich mir einen Sponsor-Attribut wünschen, zum Filtern oder Identifizieren. Es wäre ein leichtes, das Regelwerk zu aktualisieren, damit alle Mitspieler die gleichen Bedingungen vorfinden. Oder finden bewusst mit wenigen Firmen Deals in der Grauzone außerhalb der Spielregeln statt, damit nach außen das kommerzfreie Hobby nach außen aufrechterhalten werden soll. Ich verstehe es seit Jahren nicht. Hinweise im Listing auf Firmen oder Caches, Events, die gemeinnützige Unternehmen unterstützen sollen. Alles wird aufs Schärfste verurteilt und nicht zugelassen. Und jetzt scheint es ganz einfach. Reviewer für Publish ist Headquarter Admin und im Listing am Ende steht der Sponsorenhinweis. Ist das jetzt ein Standard-Review-Prozess, den alle Mitglieder nutzen können? Theoretisch ja. Ne? Ist nur die Frage, was kostet? Nee, nein, das haben sie auch geschrieben in dem Text, dass sie das in Ausnahmefällen vergeben. Das heißt, nein, das kannst du natürlich nicht automatisiert nutzen. Ich verstehe schon den Ansatz von Kleider, aber nein, das ist keine Doppelmoral. Ich kann das sogar, obwohl mir passt das überhaupt nicht, aber ich kann das absolut nachvollziehen. Es geht ja darum, schreib die an, du möchtest so einen Cash legen, dann werden die dir sagen, ja, dann zahl uns 50 Euro oder wie viel auch immer. Und dann kannst du das machen. Nur, dass du Sponsor reinschreiben musst, damit erkennbar ist, okay, du verdienst da Geld mit. Und sie wollen auch mitverdienen. Dass sie dir andere Links verbieten, ist mir doch völlig klar, weil sie nichts dran verdienen. Sie wollen den Kommerz komplett raushalten. Das haben sie so nie kommuniziert. Sie wollen den Kommerz, an dem sie nichts verdienen, komplett raushalten. Also, schlimm ich das alles finde, eigentlich sind die im grünen Bereich, was Groundspeak da macht. Ich sehe da eigentlich überhaupt kein Problem, Doppelmoral gar nichts. Die lassen Kommerz nur zu in dem Moment, wo sie mitverdienen. So einfach ist das. Ja, eine Doppelmoral würde ich jetzt auch nicht nennen. Das stimmt, es ist halt ein sehr bitterer Beigeschmack. Ja, das absolut. Aber dann soll es transparent geben. Warum sollen sie es transparent machen? Die wollen mit ein paar Leuten Geld verdienen und warum sollten sie es transparent machen? Es reicht ihnen ja, wenn so zwei, drei kommen und sagen, hör mal, wir wollen Geld verdienen, wir würden euch da auch was für zahlen, so, und dann wird sich das ausgehandelt, was sie dafür bezahlen müssen und hin und her, und dann geht das Geld über den Tisch und dann geht das los. Sie wollen das ja gar nicht im Großen betreiben, und das ist ja auch gut so. Ja, Ludi schreibt gerade, also sollte Groundspeak beim Stammtisch Provision an den Speisen kriegen, dann darfst du die Speisekarte verlinken. Ja, tendenziell wäre das wohl so, aber... Die sind doch nicht bescheuert. Nein, die wollen keine Provision. Die wollen, dass du ihnen 50 Euro zahlst und dann kannst du das verlinken. Ich wollte, das ist aber keine Provision, sondern du darfst im Vorfeld, darfst du denen erstmal Geld rüberschieben, und wenn das jetzt zum Beispiel jeder machen würde, werden es wahrscheinlich auch nicht 50 Euro sein, nur mal als Beispiel, sondern irgendwann 150 Euro. Ja, genau. So. Und es wird sich der Markt dann automatisch regulieren, sollten Leute das versuchen, und wird halt die Steuer hochgesetzt. So. Und von daher werden das den Ball halt flach halten. Ne? Und ich sag mal, das ist natürlich gewisse kommerzielle oder professionelle Geocacher gibt, die einen anderen Bezug oder andere Kontakte zu denen in Seattle haben. Das ist dann so. Aber ja, ich sag mal, betriebswirtschaftlich kann ich es verstehen. So. Ja, absolut. Also ja. Man muss das auch mal dazu sehen, dieses Doppelmoral. Ja, da wird aber auch eine Moral untergeschoben, die eigentlich gar nie geäußert haben, sondern was viel auch von außen reingetragen wird. Also das. Ja, und Stellinger schreibt gerade, das ist deren Plattform. Fertig, das stimmt. Im Endeffekt, sie sind die Hausherren, sie legen die Spielregeln fest und wenn sie sagen, es gibt halt unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit, das so zu machen, dann ist das deren gutes Recht. Ja. Meine Meinung ist es halt auch nicht, aber ja. Also mich ist auch die Frage, ich sag mal so, wenn sie es übertreiben würden, wie soll ich das mal sagen, so ein Cash geht ja auch mal schnell kaputt, ne? Und ich stelle mir mal vor, so ein kommerzieller Cash geht dreimal im Monat kaputt, dann ist dieses Geschäft auch schnell wieder erledigt. Ich glaube auch, das wissen sie selber und deswegen übertreiben sie es auch nicht. Genauso wie ich beim Bäcker reingehe und sage, was ist denn das für eine Scheiße hier, ich will hier cashen und nicht beim Bäcker sein, dann wird der Bäcker sich das dreimal anhören und wenn der vierte reinkommt, wird er sagen, okay, der Cash hier raus. Ja, das ist ja das, was teilweise schon dann da passiert, ne? Dass Unmut bei den quasi kommerziellen Cash-Ownern kommt. Ne? Ja. Genau, also das, ich glaube, das reguliert sich tatsächlich von alleine. Also von daher, na guti, dann haben wir noch ein paar Tipps. Genau. Toolsammlung. Es gibt eine Toolsammlung bei thomas-kühn.de und da sucht ihr dann nach Geocaching, den findet ihr da schon, also www.thomas mit also thomas-kuehn.de. Fand ich echt ganz witzig. Also der hat, du bist auf unserer Geocaching-Seite gelandet, hier findest du eine Sammlung von Tools und da hat er so Umrechnungstool, Kartentools, diverseste Sachen. Also erstaunlich, die fand ich sehr praktisch. So sei es mal. Ah ja, okay, das ist so ein bisschen, viele nutzen ja immer, gerade was die Kartentools angeht, viele nutzen ja immer den Flops-Karte. Ne? Ja. Da hat man hier vielleicht mal eine Alternative. Die ja, auch mit Umrechnung gibt es hier was. Genau. Stellinger schreibt gerade, die gibt es schon lange. Ich kannte die gar nicht. Also die macht aber einen sehr guten Eindruck. Also wer sowas, also auf sowas steht, da würde ich also auf jeden Fall mal reingucken. Dann noch die Wander-App Komoot. Die gibt es auch schon ewig, weiß ich. Aber ich habe immer Outdoor Active benutzt und ähnliches. Aber Komoot hat sich im Urlaub echt als beste Variante rausgestellt. Genau, du hattest ja auch in dem Podcast drüber gesprochen, in dem Zwischenpodcast. Und ich muss sagen, ich hab die tatsächlich auch drauf bei mir auf dem Handy. Nutze sie aber relativ selten eigentlich. Ab und zu gucke ich mal rein und habe aber auch festgestellt, dass die auch optisch einen guten Eindruck macht, sehr übersichtlich. Ja, also die Optik auch, aber was wir jetzt in Kappeln zum Beispiel gemerkt haben, nachdem wir die ersten Wanderungen gemacht haben, ich glaube, bei Outdoor Active muss man bei Komoot einen Account haben. Ich weiß es, glaube ich, gerade. Ich glaube nicht, aber da bin ich nicht sicher. Doch, du musst dich anmelden. Ja, ja, okay, aber dann kostet auf jeden Fall nichts. Und da sind wir dann 15 Kilometer über Beton gelaufen, was ich echt überhaupt nicht mag. Mhm. Und habe dann mal so bei Komoot geguckt, die gleiche Strecke. Und da steht wirklich noch haarklein, das ist für mich der entscheidende Unterschied zu Outdoor Active und Co., haarklein drinne, wie viele Kilometer welcher Belag. Also Waldweg, Beton, Straße, was auch immer. Das fand ich sehr gut. Also du kannst vorher viel besser einschätzen, auf was für einen Untergrund du unterwegs bist. Und ab 10 Kilometer finde ich das schon, macht das schon ganz schön Unterschied aus, was für einen Untergrund man hat. Das ist mir dabei aufgefallen, deswegen würde ich die mal empfehlen. Ja, das habe ich tatsächlich so noch gar nicht gesehen, aber es ist natürlich ein gutes Feature, das muss ich sagen. Ja, also das fand ich wirklich mit das Entscheidendste, weil, wie gesagt, gerade da in Kappeln war, viele Wanderwege bestanden aus Beton, das ist so wirklich dieses, da willst du nicht wandern. Wie passten denn so die Zeitangaben da, waren die auch gut, realistisch, ja. Ob du das vergleichen kannst? Ja. Also das war wirklich optimal, muss ich sagen. Ich habe natürlich hauptsächlich jetzt auf den Untergrund geachtet. Wir haben ja sonst auch Caches gemacht. Das heißt, ich habe geguckt, passen die Caches auch zu der Route so. Das heißt, ich benutze die einfach zur Vorbereitung hauptsächlich. Ich gucke hier gerade, ich habe gerade tatsächlich so eine Strecke mal einfach mal aufgeklickt hier, Wilseter Berg rum, ne? Da steht tatsächlich dann auch wunderbar hier so naturbelassen 3 Kilometer, loser Untergrund 5, Kies 1,2, Straße 1,1. Ja, das ist natürlich schon sehr, ja, sehr das detailliert. Ist wirklich cool dafür. Ja, cool. Dann haben wir noch einen, hat mit Geocaching gar nichts zu tun. Ist mir irgendwie so über den Weg gelaufen. Windows Swap. Also window-swap.com. Das ist echt süß. Da kann man, wenn man selber auch selber entweder nur angucken oder auch selber einstellen, eine Webcam. Und da haben irgendwelche Leute irgendeine Webcam in ihrem Haus und dann immer so 10 Minuten laufen lassen und diesen Film dann praktisch eingestellt. Das ist einfach so eine Art Kunstprojekt. Ah, cool. Und du kannst dich dann durchklicken und kommst dann irgendwo auf der Welt raus. Also wenn ich jetzt so durchklicke, komme ich jetzt, was weiß ich, wo bin ich jetzt hier? Italien. Aus dem Wohnzimmerfenster, schön über die Gegend. Also es ist echt cool. Man guckt einfach mal so in verschiedene Wohnungen auf der ganzen Welt verteilt. Ja, das ist ja auch eine coole Sache. Das ist echt entspannend. Das ist also wirklich cool. Ich habe mich zuerst gewundert, was hast du denn da reingeschrieben? Wenn du darauf, hab darauf geklickt, denke, was soll das denn? Wenn du dann weitergehst, dann kommst du auf die, auf die Videos. Die sind also teilweise echt süße Sachen bei. Auch manchmal mit Sprache im Hintergrund, dann unterhalten sich zwei oder so. Oder also wirklich exotische Orte oder normal. Also wirklich alles dabei. Das ist, wenn man mal Entspannung sucht und ein bisschen Zeit hat, kann man sich angucken. Wie gesagt, nicht überlebenswichtig, aber. Und als letzten Tipp, also nicht Geocaching-Tipp noch, haben wir dann noch, fand ich einfach zu süß, Dick, D-I-C-K, Stinction, wie heißt das? Dickstinction.com. Wenn du also unbefragt ein Dickpick bekommen hast, wer das nicht weiß, was es ist, also wenn du ein Bild mit einem Pimmel drauf bekommen hast, wir hatten ja auch Hörer, wo die Kinder mithören, das tut mir jetzt leid für die Eltern, die jetzt erklären müssen, was das ist. Also wenn du so ein Bild bekommen hast, gibt es tatsächlich eine Seite, wo du sozusagen automatisiert das zur Anzeige bringen kannst, finde ich auch cool. Also das was das Internet alles bietet. Das ist tatsächlich eine gute Sache, weil das war ja neulich auch gerade erst Thema in den Medien so ein bisschen. Weil ich glaube, hier Joko und Klaas haben sie ja irgendwie so ein bisschen da hochgehypt. Das ist ja tatsächlich auch extrem viel, was Frauen da teilweise kriegen. Ne? Also ich wusste das gar nicht. Also ich habe das immer für so ein Mach's geben, habe ich noch nie von gehört, gedacht, aber es scheint wirklich ein Problem zu sein. Ja. Also wenn ihr sowas habt, ein Problem damit habt, dickstinction.com, da könnt ihr automatisiert die Dinger zur Anzeige bringen. Ja, Blick über den Tellerrand sozusagen. Ich persönlich muss sagen, das gilt natürlich nicht, wenn man einfach ohne Hose rumläuft, weil das ist was ganz anderes. Ne? Ja, naja, das ist ja. Da gibt es auch keine Bilder von. So. Dann kommen wir schon zu den Cache-Tipps. Ja. Und da müssen wir mal positiv erwähnen, dass unser Hörer 7MID2 eine Gesamtübersicht zusammengefasst hat über die Empfehlung, die wir gegeben haben. Ja, hat sich wirklich Mühe gegeben, das muss ich auch sagen. Da gibt es eine Liste bei Geocaching, wo er die alle quasi aufgeführt hat, die wir in den letzten Folgen erwähnt haben. Ich glaube, er hat ja auch gesagt, dass er das ein bisschen weiter pflegen möchte. Ja. Da sage ich auch schon mal vielen Dank dafür. Ja. Ich habe ihn persönlich noch nicht getroffen. Ich habe ja auch schon das öftere Mal seine Stempel oder seine Schrift in Logbüchern gesehen. Ah, okay. Mal sehen, vielleicht bei Gelegenheit ergibt sich das mal. Sag mal, werden das immer mehr hier im Chat? Ich gucke gerade 3, 6, 12, 15, 18, 19. Ja, werden immer mehr. Alter, 50 dürfen nur insgesamt rein, ey. Mach keinen Scheiß. Die Liste ist, Augenblick, wo ist die Nummer? BM870JB. Ach, JB, das passt ja. BM870JB. Da findet ihr die Liste. Er hat das praktisch so aufgebaut, dass wenn wir sowas wie jetzt die Märchenrunde da haben, dann hat er den ersten Cache davon genommen und unten in den Bemerkungen steht drin, Runde mit 9 Tradis plus Bonus Mystery und eine Verlinkung auf die Liste dann nochmal. Das ist auch echt cool, weil damit wird das nicht so überfüllt, sondern die Hälfte der Sendung ist rum. Ja, der ist auch gut. sondern das ist praktisch Liste an Liste dann. Genau. Guckt euch das an. Ich kann sowas immer nicht gut erklären, wird aber sofort klar, wenn ihr reinguckt. Genau, ist auf jeden Fall sehr übersichtlich, sehr gut gemacht. Wenn man sich auf unsere Empfehlung verlassen will, dann seid ihr da genau richtig. Ich habe mir tatsächlich dafür erstmal gleich einen Favoriten, das Ding gemerkt hier als Bookmark, damit ich mal gucke, welche ich von unseren noch nicht habe. Dann muss ich auch mal Qualitätskontrolle machen von denen, die ich nicht kenne. Ja, genau. Ich habe nämlich auch gesehen, hier sind so einige dabei, die ich auch noch nicht, die du empfohlen hast, die ich nicht habe. Ne? Ja, von Louis habe ich, die wollte ich auch mal irgendwann machen. Die sind ja bei Worpswede. Sonnabend fahren wir bis zu 5 Kilometer vorher ran und wandern da mit Bekannten. Scheiße, hätte ich 5 Kilometer weitergehen sollen, hätte ich die Caches da gleich mal machen können. Naja. Ja, gut. Irgendwann nochmal einzeln. Ich wollte sagen, genau. Ja, also auf jeden Fall top zusammengefasst. Ja, vielen Dank nochmal. Ja. Das ist klasse. Dann habe ich einen an der Ostsee gefunden, den GC8RC9T. Feld, Flur und Ostseeküste, der Wandercache. Plus ein Bonus, ich glaube 4 oder 5 Caches Beifang, so in etwa. Der ist einfach geil. Sind irgendwie so um die 15 Kilometer, ein bisschen weniger. Ist aber super. Würde ich also immer empfehlen. Und zwar geht man an der See hin und ein bisschen inländig zurück. Würde ich früh starten, dann ist das da noch überschaubar, dann ist da echt wenig los, dann hat man den Weg an der See noch für sich. Denn auf dem Rückweg merken wir schon, oh, als wir da so rüber gucken zu dem Seeweg, oh, jetzt füllt sich's langsam. Man merkt dann, irgendwann sind die Akkus vor den E-Bikes geladen. Ne? Ja, genau, dann sind Omi und Oppi aus dem Bett gefahren. Ich weiß nicht, ob das eine Kappel so immer so ist, aber du hast manchmal wirklich das Gefühl, da sind so Urlauber, die haben die Seebestattung schon hinter sich und sind wieder rausgekommen, ehrlich. Das ist unglaublich. Da ist ja fast keiner unter 100. Also, boah, nee, ich will da nicht. Wenn die zu schlimm aussieht, dann müssen wir die ins TV-Hotel von Dr. Fürrühr, ne? Frührühr, wie auch immer, ja, dann wird die Asche wegen schon wieder abgewaschen. Ne? Fürrühr, da. In die Schweiz. Genau. Ich sehe gerade 2 Wandermultis bei Westergellersen. Die sagt mir jetzt, kann sein, weiß ich, sagt mir nichts. Stellinger sind immer gut, die Tipps. Also den Wandercache kann ich echt empfehlen. Das war der, für uns war das Highlight da oben, muss ich echt sagen. Das ist, führt am Wasser lang, so Warps, Klein Warps, Groß Warps, die Gegend da, bis zu Damp hoch und dann wieder zurück. Das ist, das war toll. Oh, das ist da. Ostsee ist immer schön. Da kann man auch mal schön wandern. Dann ist das mal ein guter Tipp, wenn man da in der Ecke ist. Dann hat 7MID2, natürlich, weil er uns die Liste hier schön gemacht hat, auch noch eine Empfehlung reingeworfen. Ja. GC7GE4M. GC7GE4M. Schlumpfhausen, Schlaubi wird gefordert. Das hat er empfohlen. Ich kann da nichts zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte bei Twitter 1-2 Sachen von ihm gesehen da dazu. Das sah auch von der Gegend schön aus. Ja, deswegen gibt es auf jeden Fall mal mit rein hier. Genau. Und dann kommt von mir noch eine Empfehlung. 155 mm. GC8 RX04. Das ist quasi ein kleiner Multi. Wem die Eibia was sagt. Eibia. Genau, IBA gab es da quasi, ich sag mal, 3 Produktionsstandorte. An den einen kommt man gar nicht ran. Der ist ja bei Nienburg an der Weser, Liebenau. Da ist der Zutritt, glaube ich, immer noch gesperrt. Dann gibt es die IBA bei Dörferden, da bei Captain Kriegstrom. Mhm. Und dann gibt es tatsächlich auch noch die IBA Bomnitz-Benefeld bei Walsrode. Und da ist halt nicht mehr so viel übergeblieben, aber auch noch genügend. Und da ist dieser Multi. Und der lohnt sich. Ist kurze Wegstrecke. Das steht nur gerade wegen der Bauarbeiten am Start, konnten wir nicht suchen. Ja, da kannst du trotzdem hin. Also die Buddelnlage sind gerade an der Straße, aber ich sag mal, immer im Straßenrandbereich kannst du halt an der Baustelle vorbeigehen. Der Start geht trotzdem. Ich habe es auch während der Baustelle gemacht, es ging. Ne? Okay. Ich sehe gerade übrigens, den nehme ich jetzt mal mit dazu, weil Stellinger bin ich mir sehr sicher. Foto Wandercache W-Gellersen 1. GC8RBG9, Westergellersen, Doppelhirn, oh, das ist aber, der ist aber, ich, 6 Kilometer, okay. Ja, ist das One-Way? Kann man nicht so erkennen. Nee, kann man jetzt auch so nicht. Nee, ist eine Runde. Also der eine ist eine Runde und der andere. Ach ja, okay. Das sind Runden, ja, kann man rund gehen. Okay, da kann ich jetzt nicht beurteilen, aber die meisten schreiben gut, weil Doppelhirn habe ich auch schon Caches gehabt, die mich nicht so sehr überzeugt haben. Aber das klingt hier ganz gut. Die sind ja auch relativ frisch, 21.05.2020. Ja, das ist gut. Die notiere ich mir hier mal. Die muss ich noch als Link nachher mit aufnehmen. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit rein. Wandercaches sind immer gut. Ich gucke mal, von dem habe ich noch gar nicht so viele gemacht. Ein bisher, okay. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, schön. Muss ich mir mal merken. Die sind, ja, diese mit Bilder zuordnen, finde ich immer ganz gut. Naja, gibt es auch beschissen, davon mal ganz ab. Also muss ich sag mal so, 6 und 8 Kilometer ist tatsächlich so vielleicht auch mal ein schönes Programm für ein Wochenende. Ne? Das, ja, genau. Ist genau. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Das ja, passt morgen schon. Morgen ist mir jetzt zu kurzfristig, aber ich muss mir für morgen ja noch mal suchen. Ich muss mal, nach dem Podcast muss ich immer so eine Cash-Runde irgendwo haben, wo ruhig ist. Oh, Westergeller sind natürlich, oh, so weit ist auch nicht so früh. Ja, das geht eigentlich. Ich mache das ja immer so, dass ich versuche, vor dem Podcast mir immer eine Dose zu nehmen, die ich schon länger auf der Liste habe, wo ich sage, da musst du aber mal hin, aber da weiß ich vorher schon, dass die scheiße ist, damit ich in Stimmung komme. Und heute war die gar nicht mal so scheiße, muss ich mal sagen. Das hat nee, wir haben ja auch heute nur sehr positive Stimmung. Guck mal, und wir sind bei 2 Stunden 25. Gut, die 2 Stunden haben wir jetzt, aber immerhin, ne? Ja. Heute haben wir es wirklich mal schnell durchgeschafft. Ich meine, wir könnten auch noch 3 schaffen, wenn wir noch ein Thema anreißen, aber ich glaube, das müssen wir uns ja aufbewahren, genau. Bis zum jüngsten Gericht. Ich hoffe ja immer noch, dass Holger irgendwann einfach mal so dazustößt, aber will er wohl noch nicht. Muss man noch ein bisschen warten. Ich vermute mal, sein WLAN ist nicht Ausbau oder nicht fähig genug. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ja. An dieser Stelle mal Grüße an Holger, wir warten auf dich. Ne? Der weiß der Chat jetzt gar nicht, was er mit der übrig gebliebenen Zeit machen soll. Jetzt muss ich mal, das mal gucken. 3, 6, 9, 12, 15, 18, Leute. Alles wahnsinnig. Aber wir nutzen wenigstens auch hier unser Pott-WG. Genau. Ja, ich glaube, wir sind dann soweit durch, oder? Wir sind dann eigentlich durch, würde ich sagen. So viel gab es jetzt auch nicht, war ja relativ überschaubar, ja, im Moment. Und ich wollte sagen, man merkt so ein bisschen, dass die Corona-Themen beim Geocachen sind auch weniger geworden. Das ja. Beruhigt sich alles ein bisschen. Ja, es gibt ja auch keine Events. Dadurch ist da ja auch kein Action angesagt im Moment. Ich weiß auch nicht, wie lange das noch so gehen wird. Ich glaube, also, das ist noch viel länger, als manche glauben würden. Also ich sage mal so, wenn ich so sehe, was dann hier so zwischendurch so läuft, wenn man es in den Medien sieht, oder zum Beispiel, weil wir es vorhin noch ansprachen mit Chorsingen, wir haben jetzt dieses Jahr Einschulung in 6 Wochen von einem Junior. Oh. Ja, da gab es jetzt einen Brief von der, also es gab im Vorfeld jetzt auch keine Elternabende, als die Elternabende stattfinden sollten, wurde alles abgesagt. Jetzt haben wir quasi eine E-Mail gekriegt, wo dann drin stand, ich will mal so fast wörtlich zitieren, ja, die Einschulung, so wie man sonst gewohnt ist, wird es dieses Jahr nicht geben. Es werden 3 Klassen eingeschult. Die erste beginnt um 9.30 Uhr, die zweite um 10.30 Uhr, die dritte um 11.30 Uhr. Zugelassen sind nur die Kinder mit Eltern und Geschwistern, sonst keine Gäste. Und das Rahmenprogramm, über das wir uns noch nicht im Klaren sind, wird sehr dürftig ausfallen. Nach dem Motto, leckt uns alle am Arsch. Ja klar, was sollen sie auch sonst machen? Ich kann sie sogar verstehen. Ja, ja, aber da würde ich dann auch mal denken, Leute, es ist Ende August. Zum Zeitpunkt der E-Mail waren es noch ungefähr 10 Wochen hin. Ja. Eine Kleinigkeit kann man schon irgendwie. Es muss jetzt nicht gerade die Big Band vom Gymnasium spielen oder so. Ne? So. Aber jetzt kommt es. Das ist auf dem Samstag. Aber auf dem Freitag, der Einschulungsgottesdienst, findet natürlich statt. Ja, der ist wichtig. Ja, ja. Oh mit alle wahrscheinlich mit alle Klassen gleichzeitig. Ne? Schön mit viel Gesinge und Geschunkel. Ja, Prost Mahlzeit. Ne? Ja, ja, das ist. Deswegen, ich denke mal, wir werden, also gerade so was, so diese typischen Indoor-Events, die es viel gibt, ne? Hier mal eine Currywurst essen, da mal einen Döner. Ich glaube, das wird es längere Zeit nicht geben. Das ist so. Outdoor-Events, ja. Tatsächlich, da bin ich auch der Meinung, vielleicht, das geht durchaus, je nach Location. Wie gesagt, HIV versuchen seit 35 Jahren in den Griff zu kriegen. Also, Ja, ich bin da auch wenn man so ein bisschen das verfolgt und so ab und zu gucke ich am Fernsehen auch mal irgendwelche Berichterstattungen und wenn du dann so die Virologen hörst, die sagen halt auch HIV oder Malaria und solche Geschichten, da gibt es halt nichts gegen. Und das seit Jahrzehnten. Ich bin hier auch noch nicht so sicher, ob wir uns nicht daran gewöhnen müssen, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ich persönlich sage aber, viele Sachen gefallen mir sogar. Ja, das stimmt, das stimmt. Dass mir die Leute nicht mehr im Supermarkt hinten in die Hacken fahren mit dem Einkaufswagen. Dass man tatsächlich mal sagen kann, die Leute lassen einen in Ruhe, man hält ein bisschen Abstand. Manche Sachen sind gar nicht verkehrt. Und ich sag mal, die Einschränkungen, die wir jetzt noch haben, mit denen kann man zum Teil eigentlich ganz gut leben, muss ich mal sagen. Absolut, also das, ja. Ich hoffe nicht, dass es wieder zurückkommt, dass wir hier mit den Kindern wochenlang zu Hause sitzen. Das war echt doch schon hardcore. Aber anderen Ländern geht es wesentlich schlechter. Wir können froh sein, dass es uns ja, geht. Das ist auch so. Ja. Guck mal, ich kriege übrigens hier noch wieder einen Tipp von Mika. Ja. Den Geocache GC3Y5PE. GC3Y5PE. Mika, den kann ich sogar empfehlen. Den habe ich am 13.07.2013 gelockt. Den hatten wir vorhin sogar schon erwähnt. Da war er wahrscheinlich gerade beschäftigt mit Suchen. Das kann sein, ja. Ich habe doch gesagt, den kannst du machen. Hast du gesagt, den haben wir in 6 Etappen gemacht. Genau, durch die Heide. 120 Kilometer Wandercache. Den habe ich tatsächlich zum Beispiel auch noch nicht gemacht, obwohl ich ja eigentlich sehr, sehr gut von der Lage hier sitze, mittendrin in der Wanderung. Stimmt, und du musst nicht ganz so viel fahren, ja. Ja, und es gibt so Teilbereiche der Strecke, wo ich die Fotos auch ohne hinzufahren zuordnen kann. Also, das kann ich glauben, ja. Aber du musst, glaube ich, du musst zu den Koordinaten auch hin und irgendwelche Zahlen noch ablesen, ne? Von den Koordinaten, glaube ich. Also du musst am Bild stehen und, glaube ich, irgendwelche Werte ermitteln. Ja, von daher, den werde ich aber irgendwann auch mal tatsächlich so in Etappen mal so an Wochenenden mal machen mit dem Fahrrad. Ja. Was jetzt im Moment wirklich gut geht, eigentlich auch, muss man mal sagen, ist seit dieser Woche fährt das Heide-Shuttle wieder bis Oktober. Das ist ja eine kostenlose Busringlinie in der Lüneburger Heide. Glaube ich, 6 Linien sind das. Und damit kann man natürlich solche Sachen gut machen. Ne? Also wer jetzt im Moment herkommt, Heide-Shuttle ist kostenlos. Die haben hinten einen Fahrradanhänger drauf. Da kannst du ganz gut solche Caches dann einteilen. Ja, wir haben das mit Team Spikeman zusammen gemacht und sind dann immer mit 2 Autos hin. Eins am Start stehen lassen, eins am Ziel, lassen, zum Start gefahren und dann gelaufen. Das ging ganz gut so. Und die Streckenführung ist natürlich klasse, ne? Also das muss man sagen. Aber es ist natürlich auch echter Aufwand. Also da bist du ja schon ganz schön unterwegs. Ne? Also wenn du so wie wir immer 20 Kilometer Touren machst, ist es trotzdem. Ja, und ich persönlich sag so zum Ende hin, so ab, ich sag mal, ab Walsrode Richtung Pferden rüber ist es natürlich keine Heide mehr, sondern das ist ja eher so Geestlandschaft. Ne? Aber gut, es ist aber trotzdem, auch da ist es ganz nett. Ne? Der Traveling Jack schreibt gerade noch Camp Rheinseelen, da sollten wir mal was machen. Also da könnte man tatsächlich mit Abstrichen drüber nachdenken, weil wir wissen ja, wem das da alles gehört und der muss natürlich mitspielen, ne? Ja, aber wenn du jetzt ein kleines Event machst, dann glaube ich nicht, dass das ein Problem ist. Also der örtliche Stammtisch hat ja schon mal in der Kletteranlage tatsächlich mal so Grill-Events gemacht, ne? Und die ist auch recht groß in der alten Panzerwaschanlage. Also von daher, na, mal gucken, vielleicht machen wir tatsächlich nochmal was. Ne? Eben, irgendwas Einfaches. Genau. Na gut, dann sind wir durch für heute. Ja, dann sagen wir vielen Dank an die fleißigen Live-Zuhörer. Nächste Mal müssen wir gleich nochmal gucken, was wir machen. Genau, denke aber, dass wir diesen 4-Wochen-Rhythmus tendenziell. Ja, der ist ja gut. Irgendwo am 13. oder so. Genau. Die Richtung wird es wohl werden. Ich muss gleich gucken. Ich glaube, wir haben nichts. Prüf mal, wir haben im August nichts. Wir fahren erst im September. Von daher. Wir haben quasi Ende August Einschulung. Das ist aber dann noch 2 Wochen hin. Also von daher, ich denke, irgendwo in der Woche sollte das wahrscheinlich klappen. Euro verkünden wir dann. Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören an die Konserve und natürlich an die Live-Zuhörer hier. Vielen Dank für den Chat, der war heute auch sehr informativ. Ja, absolut. Und mit 2 Stunden 30, denke ich mal, haben wir auch mal eine angenehme Sommerfolge geschafft. Vorher sagen wir, man muss auch mal eine kurze Folge machen. Genau. Ja, dann beende ich an dieser Stelle hier schon mal die Aufnahme und sage bis zum nächsten Mal. Schönen Gruß auch nochmal nach Stuttgart. Gut, dass ihr diesmal auch dabei wart hier. Das fehlt mir richtig was. Ja, mach's gut. Bis in 4 Wochen. Ciao. Jupp. Jetzt muss ich erstmal ausmachen, ja. Aufnahme dabei.